Auf den Tag genau 35 Jahre ist es her, dass wir auf der Mauer getanzt haben. Also vielleicht nicht Sie oder ich, aber wir im übertragenen Sinne. Wir, das deutsche Volk. Am 9. November 1989 wurde die Beschränkung der Reisefreiheit für DDR-Bürger aufgehoben und wurde die Mauer damit überwindbar. Und damit erreichte ein politischer Prozess einen neuen Aggregatzustand, der als friedliche Revolution in die Geschichtsbücher und Sonntagsansprachen eingehen sollte und der kein Jahr später zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten führte. Noch immer bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich wohnte damals schon in Berlin. Aber ich habe gut reden. Ich bin Jahrgang 1965 und bin im Westen aufgewachsen. Die Rahmenbedingungen meines Lebens sind stabil geblieben. Das gilt für praktisch niemanden, der damals in der DDR gelebt hat. Im Gegenteil, allen Menschen dort hat die Wiedervereinigung in sehr kurzer Zeit eine unglaubliche biografische Zäsur beschert. Mit Licht und mit Schatten. Mancher hat daran schwer getragen. Einer der zentralen Akteure in der Zeit nach dem Fall der Mauer, der in viel höherem Maße die heutigen Lebensumstände in den Regionen der 5 neuen Bundesländer bestimmt hat, als so manche Landesregierung, war die Treuhand. Sie war der zentrale Prozessor, der zentrale Akteur auf dem Weg von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft. Mit dramatischen Folgen. Von den 4 Millionen Industriearbeitsplätzen zum Beispiel blieb nur ein Drittel übrig. Das war ein wirtschaftlicher Kahlschlag ohnegleichen, von dem sich manche Region, die hart getroffen wurde, bis heute noch nicht erholt hat. Kein Wunder, dass die Treuhand phasenweise zur meist gehassten Institution im Lande geworden war. Zum Inbegriff des kapitalistischen Frostes, so haben es viele empfunden, der mit der Wiedervereinigung einzog. Wenn wir einander in Deutschland verstehen wollen, über die Grenzen unserer unterschiedlichen Erfahrungen hinweg, dann müssen wir uns von diesen Erfahrungen erzählen. Und dann müssen wir uns manches Kapitel genauer ansehen. Dazu will die heutige Lange Nacht über die Treuhand von Andreas Beckmann einen Beitrag leisten. Ich habe dabei gelernt, dass es zwar ungefähr so war, wie ich es erinnerte, aber zugleich auch anders, ohne dass ich mir dessen bewusst war. Ich bin gespannt, wie Sie es wahrnehmen. Schreiben Sie mir, wenn Sie mögen. Mich interessiert Ihre Sicht. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den großen Mystiker Jakob Böhme, dessen Tod dann genau 400 Jahre her sein wird. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen. Das Dritte ist das sofort. Regelung zu treffen. Unverzüglich auszuweisen. Der Auftrag. Es ist natürlich ein emotionales Thema, weil viele Menschen in Ostdeutschland damit sehr viel Abstiegserfahrung, Verlusterfahrung auch verbinden. Und die Bilanz der Treuhandanstalt ist ja auch niederschmetternd. Es gab nach meiner Auffassung keine Alternative zur Treuhandanstalt. Den Ostdeutschen ist ja unglaublich viel zugemutet worden. Auf jeden Fall hat sich wahrscheinlich jeder ein bisschen mehr versprochen, auch dass es schneller geht. Wir leben heute unter den Folgen der Entscheidungen, die damals getroffen wurden. Das arbeitet in mir und arbeitet auch in meinem Herzen. Man fühlt eine immense Ungerechtigkeit und immer wenn man mal über einen längeren Zeitraum drüber nachdenkt, ist es dann doch wieder schmerzhaft. Ihnen. nach der Richtung, aus der Sie die Treuhandanstalt befragen und den Blick, den Sie darauf werfen, kommen Sie zu ganz unterschiedlichen Urteilen. Es ist eine facettenreiche Organisation, wo es natürlich schwerfällt zu sagen, wir haben jetzt dieses eindeutige moralische Urteil. Und bis heute prallen ja diese verschiedenen Ansprüche stark aufeinander. Markus Böck kennt viele Perspektiven auf die Treuhandanstalt. Als erstes hat er den Blick von Menschen kennengelernt, die in den 90er Jahren ihren Arbeitsplatz verloren haben, während der Transformation der DDR-Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft. In dieser Zeit ist Markus Böck zur Schule gegangen, im Mansfelder Land, am Ostrand des Harz in Sachsen-Anhalt. In einer Gegend, die bis heute gezeichnet ist vom Strukturwandel nach dem Ende der DDR. Heute hat Markus Böck vor allem den etwas distanzierteren Blick des Professors für neuere deutsche Geschichte an der Universität Cambridge. Bevor er dorthin berufen wurde, hat er mehr als 10 Jahre lang an der Ruhr-Uni Bochum als Historiker zur Geschichte der Treuhand geforscht. Und ist immer noch fasziniert von dieser Einrichtung, die ganz klein anfing, dann ganz schnell ganz groß wurde und fast genauso schnell wieder verschwand. Nicht ohne tiefe Spuren in der deutschen Geschichte zu hinterlassen. Die Treuhandanstalt ist eigentlich als sehr extremes Beispiel eine der krassesten Organisationen des 20. Jahrhunderts, die wir so in der jüngeren Zeitgeschichte haben. Völlig zwischen den Stühlen sitzen, zwischen Plan und Markt, zwischen Ost und West, zwischen Behörde und Unternehmen. Dass die Treuhand schon begrifflich so schwer zu fassen ist, liegt vielleicht daran, dass diese Organisation gleich 3-mal erfunden wurde. Zuletzt von der frei gewählten Volkskammer, die mit einem Gesetz die Treuhand zu jener Anstalt machte, von der heute Geschichtsbücher erzählen. Davor war sie von der letzten SED-geführten Regierung der DDR unter Hans Modrow gegründet worden, mit dem Ziel, den Sozialismus und die Planwirtschaft zu retten, ohne die Kontrolle der Partei über die Betriebe zu behalten. Aber die ursprünglichen Erfinder der Treuhand waren Bürgerrechtler. Also Leute, die mit ihren Protesten den SED-Staat aus den Angeln heben und gleichzeitig den Sozialismus wörtlich nehmen wollten. Weil sie meinten, dass das Volkseigentum nach der friedlichen Revolution tatsächlich dem Volk gehören sollte. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen genau verhindern, dass nur das Geld regiert. Gerd Gebhardt verstand eigentlich gar nichts von Wirtschaft. Er war Physiker. Mitte der 80er Jahre tat er sich mit einem kleinen Kreis von Naturwissenschaftlern zusammen, denen es unübersehbar erschien, dass sich etwas ändern musste an der Art, wie in der DDR gearbeitet wurde. Jeder kennt noch die Rauchschwaden von Leuna Buna. Jeder kennt die Schaumkämme auf den Flüssen aus den chemischen Fabriken und so weiter. Das war ein schreckliches Wissen, was sich anbahnte. Ein Vierteljahrhundert später hat Gerd Gebhardt der Rosa-Luxemburg-Stiftung mal die Geschichte seines kleinen Oppositionskreises erzählt. Der bestand vor allem aus Fachleuten aus Kombinaten und Betrieben, die die Erfahrung gemacht hatten, dass an der Spitze des SED-Staates niemand etwas über die katastrophalen Zustände in der Industrie hören wollte. Und die bald merkten, dass sie von der Staatssicherheit überwacht wurden, seit sie begonnen hatten, sich regelmäßig in einem Kleingarten in Potsdam zu treffen. Um darüber nachzudenken, wie eine andere DDR-Wirtschaft aussehen könnte. Da sind wir an der Stelle des Eigentums zu dem angenehmen Ergebnis gekommen. Wir geben die Verfügungsgewalt an die zurück, von denen behauptet wird, sie seien die Eigentümer, nämlich ans Volk. Und was bedeutet das? Jeder Bürger gehört ein 16-Millionstel als Eigentumstitel. Und der muss rechtlich verankert werden. Zukunft durch Selbstorganisation nannten Gerd Gebhardt und seine Mitstreiter ihre Idee. Deren Verwirklichung stellten sie sich ganz einfach vor. Alle Bürgerinnen und Bürger sollten einen Voucher, einen Anteilsschein erhalten, der sie als gleichberechtigte Teilhaber am Volksvermögen auswies. Als die friedliche Revolution 1989 in Fahrt kam, formulierte Gebhards Wissenschaftlerkreis schon mal eine Willenserklärung vor, mit der die Leute ihren Anteil am Volksvermögen der Regierung der DDR einfordern sollten. Sie hätten ihn nur unterschreiben und abschicken müssen. Fordern Sie Ihren Vermögensanteil von einem 16-Millionstel des Volkseigentums der DDR. Dies steht Ihnen zu. Auch Ihre Mühe steckt darin. Sollen 40 Jahre vollkommen umsonst gewesen sein? Ist sofort nach dem Fall der Mauer, da haben wir gesehen, jetzt ist aber äußerste Bedrängnis. Jetzt müssen wir das schnell entwickeln. Gebhard und seine Mitstreiter fürchteten nicht zu Unrecht, SED-Seilschaften aus Partei- und Wirtschaftsfunktionären könnten versuchen, sich das Volkseigentum anzueignen und es zu ihrem eigenen Vorteil an ausländische Investoren zu verkaufen. Auf 16 Millionen Unterschriften durfte man da nicht mehr warten. Stattdessen sollte schnell eine Instanz geschaffen werden, die das Volkseigentum sichern und dann ans Volk verteilen würde. Naja, da muss dann eben eine Treuhandgesellschaft her. Und das wird eine Treuhandholding, die hat alles in Händen, ohne wirklich der Eigentümer zu sein. Der ausschließliche Auftrag dieser Treuhandanstalt Volksvermögen sollte es sein, jedem und jeder einen Anteilsschein auszuhändigen und so das Volkseigentum den Bürgern zu übergeben. Danach sollte sich diese Treuhandanstalt gleich wieder auflösen. Allerdings nicht, ohne den Leuten noch zu erklären, was sie mit ihren Eigentumstiteln anfangen könnten. Natürlich können Sie die von Ihnen erworbenen Vermögenswerte auch verkaufen oder vererben. Sie können diese Urkunde in Zahlung geben, wenn Sie Ihre volkseigene Wohnung erwerben wollen, Geschäftsräume für ein Gewerbe brauchen, Aktien an Ihrem oder einem anderen Betrieb erwerben möchten. Mit anderen zusammen eine Genossenschaft oder GmbH in einem ehemaligen VEB aufbauen wollen. Mit der sich aus Bürgerrechtlerkreisen formierenden Partei Bündnis 90 fand Gebhard auch eine politische Kraft, die seinen Vorschlag am zentralen runden Tisch vertrat, an dem Oppositionsvertreter damals mit der Modrow-Regierung die weitere Entwicklung in der DDR diskutierten. Den Gesamtwert des Volkseigentums schätzten diese ersten Treuhanderfinder hoch genug ein, um jedem DDR-Bürger einen Anteilsschein im Wert von 25.000 D-Mark überschreiben zu können. Allerdings räumten sie ein, dass sich der tatsächliche Wert nicht werde ermitteln lassen, bevor die Anteilsscheine frei gehandelt würden, so wie Aktien an der Börse. Dafür müssten sie aber erstmal ausgegeben werden, eben von einer Treuhandanstalt. Wenn die Menschen auf diese Weise zu Eigentümern oder Anteilseignern ihrer Betriebe oder auch ihrer Wohnungsbaugesellschaften würden, dann hätten sie eine Motivation, sich auch ins Zeug zu legen, damit die Wirtschaft wieder aufblühen könnte. Sie würden Eigeninitiative entwickeln, um die Unternehmen wieder flott zu machen. Das war Gerd Gebhards Vision eines Volkskapitalismus. Er träumte schon von einem kommenden Wirtschaftswunder. An dem sollten alle Menschen in der DDR teilhaben, als freie Wirtschaftsbürger. An dem sollten aber gerne auch Investoren aus aller Welt teilhaben dürfen. Die sollten dringend benötigtes Kapital in die DDR bringen, indem sie den Bürgern Anteilsscheine abkauften. Wir dürfen den Ausverkauf unseres Landes nicht organisieren. Dass die DDR ausländische Investoren brauchte, wusste natürlich auch Christa Luft. Schließlich hatte sie schon fast 20 Jahre als Professorin für sozialistische Außenwirtschaft an der Hochschule für Ökonomie gelehrt, bevor sie im November 1989 als Wirtschaftsministerin ins Kabinett von Hans Modrow eintrat, dem letzten SED-Regierungschef der DDR. Beide erklärten zwar, von den Zuständen in den DDR-Betrieben bis dahin gar kein klares Bild gehabt zu haben, da die DDR-Bürokratie ja kaum realistische Statistiken vorgelegt habe. Das hinderte sie aber nicht daran, sehr schnell ein Konzept zu versprechen, das jetzt umfassende Modernisierungen möglich machen sollte. Mit Hilfe von ausländischem Kapital. Was faktisch hieß, mit Hilfe von westdeutschen Investoren. Noch war Hans Modrow nicht so weit, die offiziell lange vergessene Zeile »Deutschland, einig Vaterland« aus der Nationalhymne der DDR wieder anzustimmen. Aber seine Regierung stellte sich die wirtschaftliche Sanierung ihres Staates von Anfang an als eine Art Gemeinschaftswerk ost- und westdeutscher Patrioten vor. Mittelständler, die die SED einst enteignet und vergrault hatte, sollten als Rückkehrer willkommen sein. Ebenso wie Firmen, die nach 1945 ihre ostdeutschen Produktionsstandorte verloren, im Westen aber erfolgreich weitergemacht oder neu angefangen hatten. Wer immer in der DDR investieren wollte, sollte hier ein Joint Venture, also ein Gemeinschaftsunternehmen bilden mit bestehenden Kombinaten und volkseigenen Betrieben, ohne dabei allerdings die Führung übernehmen zu dürfen. Das war der Kern des Reformkonzepts, das Christa Luft im Dezember 1989 am runden Tisch vorstellte. Die Regierung wird die Mehrheitsbeteiligung des Auslandskapitals an Fertigungslinien, an volkseigenen Kombinaten und Betrieben vom Grundsatz nicht zulassen. Die Prioritäten, die dann in den Branchen zu setzen sein werden, da haben die Industrieminister in Abstimmung mit der staatlichen Plankommission, mit dem Ministerium für Außenwirtschaft und dem Ministerium für Finanzen und Preise natürlich das letzte Wort zu sagen. Denn alles muss in die Strukturpolitik unseres Landes hineinpassen. Auch ausländische Investoren würden sich den Vorgaben der Plankommission unterwerfen müssen. Darauf beharrte Christa Luft. Obwohl oder gerade weil manche Kombinatsdirektoren schon nicht mehr glaubten, dass ihre Betriebe in diesem Korsett noch lange würden überleben können. Und begannen, etwa im Fahrzeugbau, sich eigenmächtig nach westlichen Partnern umzusehen. Es gibt sehr vieles nach anlagestrebendes, liquides Kapital. Kein Kombinats- und kein Betriebsdirektor hat das Recht, auf dem Gebiet der Schaffung von Joint Ventures Verpflichtungen einzugehen. Gemeinsames Ziel von Modrow und Luft war, das alte System der sozialistischen Planwirtschaft nicht abzuschaffen, sondern mit marktwirtschaftlichen Elementen zu ergänzen, um es effektiver zu gestalten. Man muss mit der Hilfe der lenkenden Hand des Staates die ökonomischen Potenzen des eigenen Landes konzentriert in die Waagschale des ökonomischen Wettbewerbs werfen, bei Beibehaltung des Volkseigentums. Und das soll die dominierende Eigentumsform bleiben. Kleinere private Firmen, vorzugsweise in der Hand von DDR-Bürgern, sollten eventuell möglich sein. Doch die großen Betriebe und Kombinate sollten weiter der staatlichen Planung unterliegen. Christa Luft hielt sie für stark genug, weiter das Rückgrat der ostdeutschen Wirtschaft bilden zu können. Die Modrow-Regierung wollte das Heft des Handelns auf keinen Fall aus der Hand geben. Wir brauchen hier sowohl ein strategisches Konzept, wie die Volkswirtschaft unseres Landes sich ausgehend von dem, wo wir die günstigsten Potenzen und Ressourcen haben, sich also konzentriert auf Branchen, was gleichermaßen zur Folge hat, wenn man sich konzentriert, dass man sich von anderen Dingen konsequent trennen muss. Damit deutete Christa Luft zum ersten Mal vorsichtig an, dass auch die SED-Regierung wusste, dass viele Betriebe nicht mehr sanierungsfähig waren. Dass Hunderttausende von Arbeitsplätzen nicht mehr zu retten waren, konnte man ab Februar 1990 sogar schon aus den Medien erfahren. DDR 1 Nachrichten. Rund 111.000 Werktätige der DDR sind infolge von Strukturveränderungen und Rationalisierungsmaßnahmen aus ihrem bisherigen Tätigkeitsbereich ausgeschieden bzw. scheiden aus. Dem stehen offiziell über 170.000 freie Arbeitsplätze gegenüber. Wie der Leiter der zuständigen Arbeitsgruppe des Ministerrates Schmidt einschätzte, ist die Lage dennoch keineswegs problemlos, da die Qualifikationsstrukturen nicht übereinstimmen. Viele müssen sich auf eine Umschulung oder einen völligen beruflichen Neubeginn einstellen. Die Zeit der absoluten sozialen Sicherheit in der DDR würde zu Ende gehen. Das war der Modrow-Regierung klar, als sie Ende Januar 1990 einen eigenen Entwurf für den langfristigen Umbau der Planwirtschaft in eine sozialistische Marktwirtschaft innerhalb einer eigenständigen DDR vorlegte. Dabei hatten die Umstrukturierungen in den Betrieben noch gar nicht begonnen. Manche Betriebe würden ganz schließen müssen. Manch ein großes Kombinat würde man entflechten müssen, damit wenigstens Teile überleben könnten. Und auch das konnte nur gelingen, wenn man sie für Investoren öffnete. Um diesen Prozess zu managen, wollte jetzt auch die Modrow-Regierung eine Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums schaffen, ähnlich wie Gerd Gephardt es vorgeschlagen hatte. Am 1. März 1990 wurde sie per Erlass gegründet. Die Idee der Bürgerrechtler, Anteilsscheine am Volksvermögen zu verteilen, kam im Statut dieser Treuhandanstalt aber nicht mehr vor. Ihr Auftrag war nicht, das Volkseigentum an die Bürger zu verteilen, sondern es für den Staat und dessen Planwirtschaft zu sichern. An ihre Spitze wurde ein Minister aus Modrows Kabinett berufen. Der Staat wollte alles selbst in der Hand behalten und die Betriebe sanieren, mit Staatsgeldern und mit Investoren, die sich mit einer Minderheitsbeteiligung von maximal 49% zufrieden geben würden. Es gab ein Konzept für eine Wirtschaftsreform von der Modrow-Regierung. Aber das war natürlich in dem Moment, als es fertig war, im Grunde genommen schon überholt. So urteilt André Steiner vom Zentrum für zeithistorische Forschung ZZF in Potsdam. Er hat sich schon an der Akademie der Wissenschaften in der DDR mit Wirtschaftsgeschichte befasst und sich seither intensiv wie kein Zweiter mit der ökonomischen Geschichte Ostdeutschlands beschäftigt. Das war ja ihre Grundidee, dass der Sozialismus jetzt weiter bestehen würde. Und das erschien, glaube ich, Anfang Januar 1990 oder Ende Dezember. Und zu dem Zeitpunkt musste Modrow ja im Grunde genommen schon bei Kohl um Unterstützung betteln, um die DDR überhaupt am Laufen zu halten. Das war allerdings nichts Besonderes. Schließlich hatten Gelder aus Bonn der DDR auch früher regelmäßig aus der Klemme geholfen. Von den Swing-Krediten im innerdeutschen Handel über Transitgebühren für die Durchreise nach West-Berlin oder Zahlungen für den Freikauf von Häftlingen bis hin zu 2 Milliarden schweren Krediten Mitte der 80er Jahre. Jetzt, um die Jahreswende 1989-90, stand die DDR zwar nicht unmittelbar vor der Zahlungsunfähigkeit, wie manche Zeitgenossen fürchteten, doch weit entfernt davon war sie nicht. Das Problem war, dass absehbar war, dass man eben irgendwann in den nächsten Jahren die Schulden tatsächlich nicht mehr bedienen kann. Also eine entscheidende Frage war ja in dem Zusammenhang die Exportrentabilität. Also was kann mit den Exporten eigentlich erwirtschaftet werden, damit man die Schulden überhaupt bedienen kann. Und die Exportrentabilität war ohnehin schon relativ gering. Und es war langfristig auch absehbar, dass die Wettbewerbsfähigkeit der DDR-Wirtschaft weiter sinken wird. Und damit natürlich also auch die Möglichkeiten, die Schulden zu bedienen. Die Verschuldung war trotzdem nicht die dringlichste wirtschaftspolitische Frage, der sich die Modrow-Regierung stellen musste. Weil natürlich jetzt mit dem Mauerfall verschärfen sich ja alle Prozesse nochmal weiter. Weil dadurch, dass jetzt natürlich viele Leute fliehen, fehlen die Arbeitskräfte in der Produktion. Dadurch gibt es also Produktionseinbrüche, was diesen ganzen Mechanismus der Planwirtschaft noch weiter unterhöhlt, als der ohnehin schon war. Dann kommt es immer öfter zu Streiks jetzt plötzlich. Das führt alles dazu, dass die Situation immer stärker sich wirtschaftlich verschlechtert. Als Hans Modrow im Februar 1990 zum Staatsbesuch nach Bonn reist, hat er im Gepäck die Hoffnung auf einen Überbrückungskredit von 15 Milliarden D-Mark. Schließlich hatte der westdeutsche Kanzler Kohl ja schon vorab Hilfe versprochen, in aller Öffentlichkeit, auf einer Kundgebung in Dresden kurz vor Weihnachten. Wir lassen unsere Landsleute in der DDR nicht im Stich. Liebe Freunde, wir wollen eine enge Zusammenarbeit auf allen Gebieten. Wir wollen vor allem auf dem Felde der Wirtschaft eine möglichst enge Zusammenarbeit mit dem klaren Ziel, dass die Lebensverhältnisse hier in der DDR so schnell wie möglich verbessert werden. Wir wollen, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Wir wollen, dass sie in ihrer Heimat bleiben und hier ihr Glück finden können. Mit Sorge sieht Kohl, dass immer mehr DDR-Bürger ihre Heimat verlassen in Richtung Bundesrepublik. Hier bekommen sie sofort die D-Mark, egal ob sie einen Job finden oder erstmal auf Sozial- oder Arbeitslosenhilfe angewiesen sind. Die D-Mark ist das Symbol für Wohlstand. Seine Beamten haben dem Kanzler daher vorgeschlagen, das westdeutsche Währungsgebiet auf die DDR auszuweiten. Trotz Bedenken von Fachleuten, etwa seitens der Bundesbank, macht sich Kohl den Plan zu eigen. Am Ende von Modrows Besuch in Bonn gibt der Bundeskanzler im Beisein des Ministerpräsidenten der DDR bekannt, dass man eine Expertenkommission gebildet habe, die binnen weniger Monate eine Wirtschafts- und Währungsunion der beiden deutschen Staaten vorbereiten soll. Ob das wirklich eine gute Idee sei, wird zum zentralen Thema des Wahlkampfs in der DDR vor den ersten freien Volkskammerwahlen, die für den 18. März 1990 angesetzt sind. Für die Währungsunion wirbt die Allianz für Deutschland. Zu der gehört auch die Ost-CDU. Und die setzt ganz unverhohlen den Bonner Kanzler als Zugpferd ein. Wir haben unsere Freiheit friedlich erkämpft. Wir sind ein Volk und haben die SED gestürzt. Wir haben die Deutschen wieder zusammengebracht. Und jetzt muss uns die Wahl Freiheit und Wohlstand bringen. Dafür steht die Allianz für Deutschland. Es geht um die sofortige Einführung der sozialen Marktwirtschaft. Es geht um Wohlstand und soziale Gerechtigkeit. Andere Parteien, allen voran Bündnis 90 und die Sozialdemokraten, warnen vor einem wirtschaftlichen Kollaps, können die Mehrheit aber nicht überzeugen, wie das DDR-Fernsehen am Wahlabend des 18. März 1990 verkündet. Die Bürger der DDR haben gewählt. Gewinner der ersten freien und geheimen Wahlen seit über 40 Jahren ist die Allianz für Deutschland mit der CDU an der Spitze. Ein Wahlsieg, der überaus deutlich ausfiel. Die Mehrheit hat sich entschieden für eine schnelle Vereinigung, für die freie Marktwirtschaft, für die D-Mark im Portemonnaie. Diesen Wählerauftrag will die neue DDR-Regierung, nun unter Ministerpräsident Lothar de Maizière von der Ost-CDU, zügig erfüllen. Innerhalb eines knappen Vierteljahres verhandelt sie mit Bonn einen Vertrag über eine Wirtschafts- und Währungs- und, darauf besteht de Maizière, auch eine Sozialunion. In dem Moment, in dem sie in Kraft tritt, müssen die immer noch volkseigenen Betriebe in eine Marktwirtschaft eintreten. Die Regierung de Maizière sucht im Frühjahr 1990 händeringend nach einem Konzept, wie sie die Betriebe darauf vorbereiten kann, betont der Historiker Markus Böck von der Universität Cambridge. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Also wie kommen wir von diesem riesigen Staatssektor in der DDR, also wir sprechen von knapp 4 Millionen Beschäftigten, 8.500 Betrieben, der soll privatisiert werden nach dem Willen der Beteiligten. Und dann verfällt man auf die Idee, nachdem man verschiedene Varianten prüft, soll es ein eigenes Ministerium geben? Soll es Aktiengesellschaften geben? Soll es Genossenschaften geben? Also es gibt eine ganze Reihe von Ideen, die so herumwabern, schon seit einigen Monaten in Ost und West. Aber man verfällt dann auf die relativ improvisierte Idee, wir haben diese kleine Treuhandstelle, die im März 1990 noch unter Modrow gegründet wurde, die dann das Volksvermögen notariell quasi übertragen bekommen hat. Wir nehmen jetzt einfach diese relativ unbelastete DDR-Behörde, ganz klein, 100, 150 Mitarbeiter, und die wird dann um- und ausgebaut. Sie bekommt westdeutsches Expertenpersonal, einen westdeutschen Chef, und die soll dann unter der quasi Aufsicht des Bundesfinanzministeriums nach der Einigung die Privatisierung übernehmen. Die Grundlage dafür schafft die frei gewählte Volkskammer am 17. Juni 1990 mit einem Treuhandgesetz. In dem wird ihr Auftrag ein drittes Mal definiert. Diesmal endgültig. Das sollte nicht mehr die Bewahrung des volkseigenen Vermögens sein, sondern die Verwertung, die Privatisierung. Also das Ziel war jetzt nicht mehr, die Planwirtschaft irgendwie zu sanieren und langsam in eine Marktwirtschaft zu überführen, sondern eher, was andere Forscherinnen und Forscher eher Schocktherapie nennen. Also möglichst schnell von einer ineffizienten Planwirtschaft aus ihrer Sicht in eine effiziente Marktwirtschaft zu kommen. Und das ist dann die Geschichte der Treuhandanstalt, wie wir sie kennen und die so starke Emotionen bis in die Gegenwart auslöst. Das Datum des 17. Juni ist nicht zufällig gewählt. Es ist der Jahrestag des Aufstands ostdeutscher Arbeiter von 1953, der in der Bundesrepublik seitdem als Tag der deutschen Einheit gefeiert wurde. Die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion soll der erste symbolträchtige Schritt sein zur staatlichen Einheit. Als solchen feiert sie Bundeskanzler Helmut Kohl bei ihrem Inkrafttreten am 1. Juli 1990 in seiner Fernsehansprache, während der Rundfunk der DDR vom Jubel vor den Bankfilialen berichtet. Die Deutschen in der Bundesrepublik und in der DDR sind jetzt wieder unauflöslich miteinander verbunden. Über 40 Jahre haben wir darauf gewartet. Ja, Halleluja, D-Mark um 0 Uhr am Alexanderplatz. Zehntausende begrüßen jubelnd die deutsche Mark. Mit 6 Silvesterraketen und Hubkonzerten wird gefeiert. Und überall herrscht wirklich ausgelassene Stimmung. Wieso seid ihr jetzt heute Abend zum Alexanderplatz gekommen? Weil wir das miterleben wollen, ja? Die D-Mark ist gekommen, weil wir miterleben, was so passiert hier war. Da die Stunde 0 für uns. Es beginnt ein neues Leben. Und das ist schön. Haben wir 40 Jahre darauf gewartet. Es wird harte Arbeit erfordern, bis wir Einheit und Freiheit, Wohlstand und sozialen Ausgleich für alle Deutschen verwirklicht haben. Viele unserer Landsleute in der DDR werden sich auf neue und ungewohnte Lebensbedingungen einstellen müssen. Und auch auf eine gewiss nicht einfache Zeit des Übergangs. Für die Betriebe gibt es keine Übergangsfrist. Von einem Tag auf den anderen müssen sie Rohstoffe, Vorprodukte und vor allem Löhne in D-Mark bezahlen. Alle bisherigen Kalkulationen sind über den Haufen geworfen. Die Einführung der D-Mark war natürlich ein totaler Aufwertungsschock. Damit waren sie eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig, bilanziert André Steiner. Das galt besonders für die wichtigsten Exportmärkte in der sozialistischen Staatengemeinschaft, dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW. Weil wenn die Ungarn oder die Polen jetzt irgendwas aus der noch DDR sozusagen importieren wollten, mussten sie das ja auch jetzt auch in D-Mark bezahlen. Und das hieß natürlich, dass die gesagt haben, naja, dann können wir auch gleich im Westen kaufen. Diese Nachfrage aus dem Ostblock brach völlig weg. Bei der Nachfrage auf den Westmärkten, soweit sie gegeben waren, waren sie nicht konkurrenzfähig, weil sie faktisch durch diesen Aufwertungsschock preislich gar nicht mithalten konnten. Auf dem Binnenmarkt, die DDR-Bevölkerung wollte jetzt auch Westprodukte natürlich für die D-Mark haben und nicht irgendwelche Ostprodukte. Also brach die Nachfrage im Grunde genommen in allen Teilbereichen mehr oder weniger zusammen. Der Wirtschaftskreislauf der DDR kommt praktisch zum Erliegen. Die Geschäftsmodelle fast aller Betriebe, ob sie bisher rentabel oder unrentabel gearbeitet haben, sind über Nacht obsolet. Und für all diese Betriebe trägt nun die Treuhand die Verantwortung. Die Verantwortung für die Treuhand wiederum übernimmt jetzt sukzessive Detlef Rohwedder. Wenige Tage nach der Währungsunion ernennt der Ministerrat der DDR ihn zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Das entspricht einem Aufsichtsratschef. Schon im August 1990 wird Rohwedder an die operative Spitze befördert, ins Amt des Präsidenten. Wenn auch zunächst nur kommissarisch. Nicht mal ein Dreivierteljahr später wird Detlef Rohwedder von der RAF ermordet werden. Doch auch wenn seine Nachfolgerin Birgit Breuel viel länger als er an der Spitze amtierte, war Rohwedder die prägende Figur der Treuhand. Er legte die Grundsätze ihrer Arbeit fest. Erstens, schnell privatisieren, weil privatisieren die beste Form der Sanierung ist. Zweitens, wo es nötig und möglich ist, entschlossen sanieren, um den Menschen Mut und Hoffnung zu machen. Und drittens, in allen anderen Fällen, behutsam stilllegen. Völlig unklar war allerdings, wie sich diese drei Szenarien voneinander abgrenzen ließen. Verbindliche Richtlinien dafür hat die Treuhand nie entwickelt. Das würden ihre Manager von Fall zu Fall entscheiden. Rohwedder geriet deshalb bald in die Kritik. Seine Behörde agiere geradezu willkürlich, zumindest planlos. Doch die ostdeutschen Politiker schätzten ihn als erfahrenen Sanierer. Er selbst beschrieb die Aufgabe als Herzensangelegenheit. Diese Wiedervereinigung, die hat mich gefühlsmäßig ganz außerordentlich gepackt und bewegt. Und deshalb bin ich sehr froh und auch stolz, diese Arbeit tun zu können. Ich fühle mich eigentlich ausgezeichnet, dass ich es bin, der sich hier einspannen kann und alle seine Kräfte einsetzen kann, um die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen. Das gibt mir eine große emotionale Befriedigung und das lässt mich über alles hinwegsehen, was man hier an Schwierigkeiten nun erlebt. Ich habe mich sehr lange mit den Motiven dieser westdeutschen Umbruchsmanager sehr intensiv beschäftigt. Viele wollten in Ostdeutschland eine Marktwirtschaft aufbauen, die mindestens so gut sein sollte wie im Westen, erzählt Markus Bülk. Und dieses Streben wollte die Treuhand ausdrücklich als ganz persönlichen Beitrag zur deutschen Einheit verstanden wissen. Also Rohwedder, viele mittelständische Unternehmer, Manager älteren Jahrgangs. Wir haben eine Gruppe, die durchaus patriotisch motiviert war, die etwa starke Bezüge nach Ostdeutschland hatten. Manche hatten so das Gefühl, jetzt kommt hier so ein Moment, also der Mantel der Geschichte weht durchs Land und ich kann da jetzt mitmachen. Und das war für die ein starker Impetus, quasi hier einen Beitrag zu leisten. Es gibt also eine alte familiäre Verbindung nach Ostdeutschland und insofern fühlte ich mich eigentlich auch beruflich und auch sentimental angesprochen, also hier jetzt an der Wiedervereinigung mitzuwirken. Es war ein riesiges Geschenk, diese deutsche Einheit, nicht? Und da haben wir 40 Jahre oder 50 gewartet. Und wir wären ja Narren, wenn wir nicht jetzt aus dieser Situation etwas machen würden. Der ganze Prozess der Wiedervereinigung wäre ohne ein hohes Maß an Patriotismus nicht möglich gewesen. Wenn man sich überlegt, dass wir fast 10.000 westdeutsche Unternehmer, Politiker brauchten, die sich in Aufsichtsräten, Geschäftsführung in sonstiger Form ehrenamtlich zur Verfügung stellten, um in diesem Chaos eine neue Ordnung zu schaffen, dann ist das ein klares Zeichen von Patriotismus. Mehrheitlich ist das Personal der Treuhandanstalt ostdeutsch. Das sind oftmals ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den staatlichen Plankommissionen, den regionalen, aber auch der zentralen Plankommission in Ost-Berlin. Und die bilden im Prinzip den personellen Rumpf der Treuhandanstalt. Rohwedder beginnt die Treuhandanstalt im September, Oktober 1990 massiv aufzubauen und auszubauen. Und jetzt wird quasi das neue Führungspersonal rekrutiert, also als Abteilungsleiter, als Direktoren, als Niederlassungsleiter. Und die Führungsebene der Treuhandanstalt ist natürlich ganz vorwiegend, bis auf wenige Ausnahmen, von Westdeutschen dann besetzt. Die sollen quasi das Know-how mitbringen und die Ostdeutschen sind eher diejenigen, die das Local Knowledge mit einspeisen sollen. Also die kennen die Betriebe, die kennen die Befindlichkeiten vor Ort, die wissen so ein Stück weit, wie die Leute ticken. Ich hatte eine sehr klare Vorstellung von der DDR-Wirtschaft. Detlef Scheunert hat es in der Treuhandanstalt als einziger Ostdeutscher bis ganz nach oben geschafft, in den Vorstand. Das aber erst 1991. 1990, als es losging mit der Privatisierung von Betrieben, war Scheunert gerade mal 30 Jahre alt und fing zunächst als Assistent des Vorstands an. Als Qualifikation brachte er ein Diplom in Maschinenbau mit und Erfahrung aus seiner Tätigkeit im DDR-Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau. Dort war er Assistent des Ministers gewesen. In dieser Zeit hatte er tiefe Einblicke gewonnen in die wirtschaftliche Realität der späten DDR. Ich bin ja erst 87 dahin gekommen. Da war ja die DDR im Zusammenbruch, der Notstand. Die DDR hat über 50% seines Nationaleinkommens in sozialen Ausgleich gesteckt. Und dann haben sie 20-25% in Rüstung und Sicherheit gesteckt. Da war ja ein ganz schmales Finanzband bloß noch für Investitionen. Deswegen verfielen die Infrastruktur, die Gebäude und die Betriebe waren unterfinanziert. Und das hat mir dann 88, 89, es ging einfach nicht mehr, das brach zusammen. Wenn du durch die Fabriken gelaufen bist, die Dächer waren kaputt, die Überleitungen waren kaputt, die Maschinen waren zum 100-mal repariert. Den Zustand der Produktionsanlagen kannte Detlef Scheunert deshalb so genau, weil er mit dem Minister ständig durch die DDR gereist war und Betriebe besichtigt hatte. Die Realität war katastrophal. Die Industriebetriebe, manche ganz schlimm, also wenn du nach Buna, Leuna, das ganze Chemieviertel, Stahlwerke, die sahen aus, da hast du das Gefühl, in Sachsen gab es noch so einen Spruch, also als wenn 45 der Zusammenbruch war. Von seinen Erfahrungen erzählte Scheunert 2019, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution im Deutschlandfunk. und erwähnte, dass es neben heruntergewirtschafteten Betrieben auch ein paar Ausnahmen gab. In Jena im Kombinat, das heißt Jena Kombinat, wo die dann irgendwelche Steuerungen gebaut haben, das war modernste Technik, alles aus dem Westen. Ja, was haben sie dort gebaut? Steuerung für der SS-20, also Rüstung. In den Betrieben, in denen Investitionsgüter für die zivile Produktion oder Konsumgüter für die Bevölkerung hergestellt wurden, gab es aber kaum Mittel, um moderne Maschinen anzuschaffen. Immer wenn ich mit dem Minister unterwegs war, gerade 88, 89, wenn ich irgendwo in den Betrieben war, da war ich ständig unterwegs, da hast du ja die Wut der Arbeiter zu spüren bekommen. Ich habe die Arbeiter erlebt, die immer mehr das Vertrauen in die Führung verloren gegangen ist, überhaupt in dieses Land, und dass man einfach jegliche Hoffnung aufgegeben hat. Und diese Frustration, das habe ich miterlebt. Dann kam die friedliche Revolution und die Hoffnung kehrte erstmal zurück. Doch unmittelbar nach der Einführung der D-Mark erhielt sie einen ersten Dämpfer. Denn die Betriebsdirektoren verzeichneten plötzlich so gut wie keine Einnahmen mehr und Reserven hatten sie ohnehin kaum welche. So wussten sie schlicht nicht mehr, wie sie ihre Arbeiter bezahlen sollten. Wieder bekam Detlef Scheuner die Wut zu spüren. Diesmal in seiner neuen Funktion beim Vorstand der Treuhand. In diesen Tagen war das ja ein Riesenstrudel. Man hatte das Gefühl, die ganze Wirtschaft versinkt irgendwo in einem schwarzen Loch. Und die Betriebe, die Betriebsleiter, die standen ständig an der Treuhand. Ja, wie geht's dir weiter? Ich kann keine Löhne zahlen. Meine Kunden, die sind weg, die wollen nicht mehr. Mauerfall war 89 am 9. November. Aber die Einführung der D-Mark war am 1. Juli 1990. Und das war der entscheidende Paradigmenwechsel. In dem Moment, als die D-Mark eingeführt wurde, ging es mit der ostdeutschen Wirtschaft, die war ja schon am Abgrund, aber dann rutschte sie drüber. Die Treuhand hat denen ja Liquiditätskredite gegeben, den Betrieben, damit sie Material einkaufen konnten, produzieren konnten und Löhne zahlen konnten. Das hat die Treuhand, hat die Betriebe überhaupt am Leben gehalten. Monat für Monat gingen bei der Treuhand Anträge auf Liquiditätshilfen in Milliardenhöhe ein. Sie bewilligte sie, sobald sie die nötigen Mittel vom Bundesfinanzministerium zugewiesen bekam. Die Treuhand musste schon aus eigenem Interesse die Betriebe über Wasser halten, denn sie gehörten ja jetzt ihr. Sie waren ihr Vermögen, das sie in den folgenden Jahren noch an Investoren verkaufen wollte und sollte. Die Betriebe haben ja so schnell an Substanz verloren. Das Liquiditätsthema wurde immer drängender. Ich habe am 1. April 1991 mein Direktorat übernommen mit 110 Betrieben, 78.000 Beschäftigten. Und ich habe in den paar Monaten 500 Millionen Liquiditätskredite ausgereicht, um die Betriebe über Wasser zu halten, bis wir eine Privatisierungslösung gefunden haben. Das kostet ja Zeit. So. Und das waren ja faktisch verlorene Zuschüsse. Das Geld hast du ja nie wieder gesehen. Weil in der Privatisierung stand das dann als Schulden. Diese Schulden standen jetzt erstmal in der Bilanz der Treuhand. Die ordnete sie allerdings den einzelnen Betrieben zu, die freilich schon Altschulden aus den DDR-Zeiten mitschleppten. Die Treuhand hoffte, mögliche Käufer der Betriebe würden all diese Verbindlichkeiten später begleichen. Sie ahnte aber schon, dass sie auf manchen dieser Schulden sitzen bleiben würde. Vor allem auf denen jener Betriebe, deren Zusammenbruch sich nicht mehr aufhalten ließ. Aber sie spekulierte darauf, die Summen ausgleichen zu können, wenn sie Profite aus Unternehmensverkäufen machen würde. Eine äußerst gewagte Rechnung. Niemand konnte damals wissen, welche Erlöse sie wohl würde erwarten können. Weil niemand wusste, wie viel die ehemals volkseigenen Betriebe insgesamt überhaupt noch wert waren. Wie hoch also das Gesamtvermögen der Treuhand zu Beginn ihrer Arbeit war. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, das war alles nichts wert. Aber wie viel es wert war, kann André Steiner bis heute nicht sagen, obwohl er sich über Jahrzehnte mit der Wirtschaftsgeschichte der DDR auseinandergesetzt hat. Es gab natürlich durchaus Inseln, wo noch in den 80er Jahren große Investitionen getätigt wurden, die unter den Bedingungen der DDR oder den Bedingungen auch des RGW-Marktes natürlich durchaus profitabel waren. Aber ob die das unter Weltmarktbedingungen dann sein konnten, das stand natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Die Schwierigkeiten bei der Wertermittlung beginnen schon mit der Frage, was man eigentlich berechnen will. Die DDR ging erstmal vom Substanzwert aus. den kann man bestimmen, wenn man den Anschaffungspreis für Gebäude und Maschinen kennt und die seither getätigten Abschreibungen gegenrechnet. Wobei die Frage offen bleibt, ob diese Abschreibungen den tatsächlichen Verschleiß der Anlagen realistisch widerspiegeln. Die Regierung Modrow kam bei einer derartigen Schätzung des Volksvermögens zu dem Schluss, die DDR verfüge über ein industrielles Staatseigentum von 1 Billion Mark. Es gab natürlich dann Schätzungen noch Ende 89 zu DDR-Preisen. Aber da ist dann schon die Frage, also wie will man das umrechnen? Das ist eine Aufgabe, die ist im Grunde genommen nicht lösbar. Die DDR-Regierung legte einfach einen Kurs von 1:1 zugrunde. So konnte sie behaupten, ein Produktivvermögen von 1 Billion D-Mark in die Einheit einzubringen. Realistisch wäre wohl bestenfalls ein Kurs von 1:4 gewesen. Damit wäre der Gesamtwert der Betriebe auf 250 Milliarden zusammengeschrumpft. Unabhängig vom Umrechnungskurs hätte man zudem in einer Marktwirtschaft noch den Wert der Grundstücke hinzurechnen müssen. Da Grund und Boden in der DDR Volkseigentum waren, kamen sie in den Bilanzen der Betriebe gar nicht vor. Allerdings auch nicht die horrenden Umweltkosten, die durch die Verseuchung der Böden im Laufe der Jahre aufgelaufen waren und die bei einem Verkauf zu Buche schlagen würden. Die konnten im Einzelfall dazu führen, dass das Betriebsvermögen nicht nur bei Null lag, sondern sogar negativ ausfallen würde. Doch von solch schlechten Zahlen wollte auch die Treuhandspitze erstmal nichts hören. Sie ging davon aus, dass das nur auf Einzelfälle zutreffen würde. Dass also das Gesamtvermögen der DDR-Betriebe schon noch eine erkleckliche Summe ergeben sollte. Dann gibt es natürlich diese Schätzung, die berühmte, die 600 Milliarden, die Rohwedder bei einer Veranstaltung in Wien und das Volk gebracht hat. Das war ein Hüftschuss. Der wollte irgendeine Zahl sagen, also weil die ihn gefragt haben. Es war ja so eine Verkaufsveranstaltung in Wien, auf dem er so Treuhandchef und welchen österreichischen Unternehmern schmackhaft machen wollte, dass die sich da jetzt engagieren sollen. Rohwedder wäre ein schlechter Verkäufer gewesen, hätte er bei der Schätzung des Wertes des Gesamtportfolios nicht sehr weit nach oben gegriffen. Aber als erfahrener Sanierer wusste er natürlich, dass er einen solchen Wert in Verkaufsverhandlungen nicht würde durchsetzen können. Und er wusste, dass er in jedem Fall die Altschulden der DDR-Betriebe würde dagegen rechnen müssen. In der Planwirtschaft hatten die ihre Überschüsse ja nie behalten dürfen, sondern an die Staatsbank der DDR abführen müssen. Von der wiederum erhielten sie dann, wenn die Plankommission dies vorsah, Kredite für neue Investitionen. Diese Kredite standen nun nebst Zinsen in den Bilanzen und drückten wiederum den Gesamtwert. Eine exakte Zahl wird man meines Erachtens im Nachhinein nicht mehr bestimmen können. Das ist, glaube ich, eine unmögliche Aufgabe. Also daran haben sich ja nun schon verschiedene Leute versucht, jetzt mal aufzuschreiben, also was war die DDR-Wirtschaft jetzt wirklich wert. Ich glaube, das ist alles das Papier nicht wert. Bei ihrer Auflösung 1994 sollte die Treuhand ein Defizit von über 250 Milliarden D-Mark in einen Erblastentilgungsfonds einbringen, für das die Steuerzahler in Ost wie West aufkommen mussten. Darin waren aber die Milliardenkosten für Sozialpläne, die bei der Schließung von Betrieben fällig geworden waren, noch gar nicht einberechnet. Und Kritiker werfen der Treuhand bis heute vor, dass sie das desaströse Endergebnis auch selbst verschuldet habe, weil sie viel Vermögen verschleudert habe, indem sie etwa manche Betriebe unter Wert verkaufte. Als die kleine Behörde, die Rohwedder im Sommer 1990 mit wenigen hundert Mitarbeitern übernommen hatte, an den Start ging, rechnete noch niemand mit solchen Szenarien. Aber als sie unmittelbar Monat für Monat Liquiditätshilfen in die Betriebe pumpen mussten, damit die überhaupt noch ihre Löhne auszahlen konnten, schwante manchen Managern, dass sie in die Rolle von Konkursverwaltern geraten waren. Dabei ist ein Konkurs allerdings noch keine Pleite. Wenn es gelingt, ein Unternehmen zu sanieren, kann es sogar gestärkt aus einem Konkurs hervorgehen. Die Frage ist nur, ob jemand in der Lage ist, dafür einen realistischen Plan zu entwickeln und frisches Geld zu besorgen, um einen solchen Plan dann auch umzusetzen. Je mehr Betriebe aber Liquiditätshilfen beantragten, desto häufiger stellten Treuhandmanager sich die Frage, ob sie nicht dabei waren, Geld in einem Fass ohne Boden zu versenken. Das hat Treuhandhistoriker Markus Böck aus zahlreichen Interviews herausgehört. Es gibt hier einen großen Widerspruch, dass man im Prinzip eben nicht langfristig Zeit hat, Unternehmen zu entwickeln, gezielt zu verkaufen, sondern dass man eher vorgeht wie in einem Notverkauf, also in einer Situation, wo man relativ schnell verramschen muss in gewisser Weise, was noch im Lager ist. Während die Treuhandmanager noch damit beschäftigt waren, ihre Behörde aufzubauen, Kriterien für eine Beurteilung ihrer Betriebe zu entwickeln, um dann irgendwann auch mal deren Wert einschätzen zu können, wurde sie von den sie beaufsichtigenden westdeutschen Politikern gedrängt, möglichst schnell möglichst viele Betriebe loszuwerden. Damit nicht ständig neue Kosten aufliefen, die Bonn dann würde begleichen müssen. Die politische Erwägung dahinter ist, dass man im Prinzip über so eine Art Schocktherapie einen relativ krassen, harten Schnitt macht, relativ schnelle Anpassungsprozesse durchsetzt, aber damit, dass es die Annahme bessere Ergebnisse erzielt. Mit anderen Worten, noch bevor die DDR aufgehört hatte zu existieren, begann die Treuhand damit, in größerer Zahl Betriebsschließungen vorzubereiten. Am Tag der Deutschen Einheit haben sie den ersten Betrieb, wie Penta-Konverger in Wadeberg, liquidiert. Detlef Scheunert war noch 30 Jahre später fassungslos über dieses unsensible Vorgehen. Jeder Ostdeutsche kannte diese Kameras, das war ein Wert, das kaufte man, legte man sich in den Schrank, das war ein Wert. Und plötzlich war das alles nichts mehr wert. Das ist sie, die Praktika Nova 1, eine echte, einäugige Spiegelreflexkamera von Pentacon. Auch in anderer Hinsicht war Pentacon nicht irgendein Werk. 5600 Menschen arbeiteten dort. Es gehörte zum renommierten Kombinat Carl Zeiss. Seine Produkte waren nicht nur in der DDR beliebt, sondern weltweit. Von der Spiegelreflexkamera Praktika etwa wurden insgesamt 9 Millionen Stück hergestellt, die meisten für den Export. Moderne Fotoapparate aus Japan waren zwar technologisch deutlich weiterentwickelt, aber die Praktika war robust und billig und genau deshalb ein Verkaufsschlager des westdeutschen Versandhauses Quelle. Doch mit der Einführung der D-Mark waren alle Kostenvorteile dahin. Die Produktion in Sachsen verursachte plötzlich Millionen Verluste. Pentacon galt der Treuhand als nicht sanierungswürdig und nicht sanierungsfähig. Am 2. Oktober 1990 beschloss sie, das Werk zu schließen. Doch wie so viele Pläne der Treuhand wurde auch dieser schon wieder verworfen, kaum dass er gefasst war. Der Bundeskanzler persönlich hatte interveniert. Die Feiern zur deutschen Einheit am 3. Oktober und die Bundestagswahl 2 Monate später durften nicht gestört werden durch Meldungen über die Abwicklung eines Großbetriebs. Also schuf die Treuhand hastig eine Auffanggesellschaft. Kleinere Betriebsteile konnte sie noch verkaufen. Die Massenentlassungen wurden auf den Sommer 1991 verschoben. Doch die Schockwirkung trat unmittelbar ein. Durch die Medien gingen Bilder von tausenden wertlos gewordenen Kameragehäusen, die schon vorproduziert waren und nun als Schrotthaufen in der Ecke lagen. Viele Ostdeutsche, die noch die deutsche Einheit euphorisch begrüßt hatten, sahen darin ein Symbol für sich und ihre eigene Zukunft. Sollten sie alle überflüssig werden? Birgit Breuel, die damals gerade in den Vorstand der Treuhand gewählt worden war, ahnte wohl schon, wie die Antwort ausfallen könnte. Sie wartete aber noch gut 2 Jahre, bis sie ihre Einschätzung öffentlich machte, in ihrer typischen, nüchternen Art. Was wusste der Westen wirklich über Ostdeutschland? Eins kann ich Ihnen was heute sagen. Was der Westen bestimmt wusste, dass er die Kapazitäten hier nicht brauchte, weil er die alleine hätte mit bedienen können. Wenn schon ein gerade noch selbst im Export erfolgreicher Betrieb wie Pentacon keine Perspektive mehr haben sollte, wen würden westliche Investoren dann überhaupt noch haben wollen? Schon bald war die Stimmung in den neuen Bundesländern gekennzeichnet vom bangen Warten auf Investoren. Mancherorts kamen tatsächlich seriöse Kaufleute, um einen Betrieb zu sanieren. Manchmal kamen aber nur neugierige Konkurrenten, um mal in die Geschäftsunterlagen zu schauen und dann abzuwinken. Manchmal kamen Glücksritter auf der Suche nach einem Schnäppchen, einige von denen benahmen sich eher wie Raubritter. Und vielerorts kam einfach niemand. Ein neues Jahr stand vor uns. In den Konsumwarenhäusern, den Konsumverkaufsstellen und auf Sonderverkäufen, jeder hat an seinem Platz an der Erfüllung unserer Aufgaben mitgeholfen. Unsere Aufgaben, vor allem auch auf dem Lande. Große Erfolge wurden in unserem sozialistischen Aufbau erreicht. Unsere Aufgaben. Durch die Leistungen unserer Werktätigen konnte die Versorgung der Bevölkerung weiter verbessert werden. Jeder an seinem Platz. Der Ausverkauf. 30 Jahre nach der Auflösung der Treuhand ist die gesetzliche Sperrfrist für ihre Akten abgelaufen. Wissenschaftlerinnen oder Journalisten können sie jetzt im Bundesarchiv in Berlin einsehen, ebenso wie jeder interessierte Bürger. Auf dem Weg zum Lesesaal kommt einem dann Jana Michaelis entgegen. Die Räder des Trolleys, mit dem sie die Akten transportiert, quietschen und schmatzen weithin hörbar auf dem Linoleumboden des Bundesarchivs. Jana Michaelis ist Diplom-Archivarin und Historikerin. Seit 8 Jahren beschäftigt sie sich mit der Hinterlassenschaft der Treuhand. Haben Sie hier einen großen Bestand oder ist da gar nicht viel überliefert worden? In etwa 45 Kilometer Akten, das sind über 500.000 Aktenordner. Und das Bundesarchiv hat davon etwa 170.000 Akten übernommen. So viel Papier hat kaum eine andere Einrichtung der Bundesrepublik je hinterlassen. Das Bundesarchiv kann die Unterlagen auf seinem eigenen Gelände in Berlin gar nicht unterbringen und hat extra ein Depot außerhalb der Stadt eingerichtet. Von da werden die Bestände zu einzelnen Anfragen nach Berlin gefahren. Jana Michaelis bereitet dann die Kisten und Ordner für die Nutzung vor. Wenn Jana Michaelis die Reißverschlüsse der Plastikabdeckung öffnet, mit der die Aktenkonvolute in den Trolleys geschützt werden, dann ist sie gelegentlich immer noch überrascht über den Anblick, der sich ihr da bietet. Das ist jetzt eine Akte, die ist rein schon vom Papier her ziemlich wild. Zum Teil Durchlasspapier, zum Teil getippt, zum Teil handschriftlich. Ist das üblich? Also sieht das so ein bisschen improvisiert immer aus bei den Treuhandakten? Also es war halt einfach auch so ein bisschen den Umständen geschuldet der Zeit. Also 1990 wurde einfach sehr viel gefaxt teilweise mit Durchschlagpapier gearbeitet. Und nicht immer sind die Akten so gut strukturiert, wie man es sich wünschen würde. Die Aktenführung in der Treuhandanstalt war relativ chaotisch. Es gab keinen Aktenplan, wie man es sonst in der Behörde kennt, der tatsächlich von allen umgesetzt wurde. Das heißt, jeder Bearbeiter hat im Grunde genommen seine Akten so geführt, wie er es für richtig hielt. Und dadurch unterscheiden diese sich im Aufbau, aber natürlich auch schon vom Äußeren her. Trotzdem, sagt Jana Michaelis, kann man relativ gut nachvollziehen, wie die Treuhand mit einem Unternehmen umgegangen ist. Wenn man sich ein bisschen in die Akten einliest. Und wenn man sie mit anderen Quellen, wie etwa den Aussagen von Zeitzeugen, kombiniert. Sie haben jetzt eine hier rausgesucht. Welche ist denn das und warum ist die interessant? Also ich habe jetzt einfach mal das Beispiel der Rotkäppchen-Sektkillerei gewählt. Und wie ist das gelaufen? Am Anfang stand die Frage, inwiefern ein Unternehmen sanierungsfähig ist. Und das wurde bei Rotkäppchen relativ positiv beschieden. Also es liegt ein entsprechender Vermerk vor aus dem September 1990, wo das Unternehmen geprüft wurde. Name des Unternehmens: Rotkäppchen Sektkellerei GmbH Freiburg-Unstrut. Angaben zum Unternehmen: Umsatz erstes Halbjahr 1990 91,8 Millionen Mark. Zweites Halbjahr 1990 8,7 Millionen Mark. Nur DDR. Mitarbeiter 1.1.1990 455. 31.12.1990 202. Plan. Kurzarbeit vorsorglich beantragt. Zusammenfassendes Prüfergebnis. Seit Juli 1990 wird nicht kostendeckend gearbeitet. da der Anteil der billigen Sorten, bei denen Preiszugeständnisse gemacht wurden, zu hoch lag. Auch bei den niedrigen Umsätzen sollte es in naher Zukunft nicht zu Liquiditätsengpässen kommen, da die Produktion aus den Vorräten erfolgen kann und Zukäufe nicht erforderlich sind. Und man hat dann tatsächlich in den weiteren Akten auch die Korrespondenz mit potenziellen Käufern, Investoren, also auch Kaufexposés, Kaufangebote. Wir hatten schon in 90 die erste Investorenrunde in Freiburg. Gunther Heise war damals technischer Leiter bei Rotkäppchen. Er konnte sich später noch gut daran erinnern, wie er den potenziellen Investoren die Produktionsanlagen vorgeführt hat. Ja, viele kamen, haben sich das Haus angesehen, mit dem Ergebnis, dass kein Interesse an der Mark oder an der Kellerei hatte. Ich kann mich gut erinnern an Aussprüche wie, da sieht ja aus in Freiburg, hier wie bei uns nach 46. Das sind so kleine Sachen, die da hängen bleiben. Allerdings hat die Treuhandanstalt in dem Fall dann entschieden, dass die Angebote nicht zufriedenstellend waren. Stattdessen kam das Unternehmen in eine Sanierungsphase. Das heißt, die Treuhandanstalt hat nochmal Geld gegeben, um Gerätschaften zu aktualisieren. 7. Investitionskredite werden erforderlich werden für a. Ersatz der Produktionslinie 1 mit Rationalisierungseffekt, b. Errichtung Produktionslinie 2 für Piccolo-Abfüllung. Geschätzte Kosten für A und B 500.000 D-Mark. C. Werbefeldzug für BRD-Markt. Wir hatten recht schnell ein Verhältnis geschaffen, Rotkäppchen und Treuhand, dass wir also nicht täglich anfragen mussten und um irgendeine Bürgschaft, sondern wir konnten relativ frei in Freiburg uns entwickeln. Und auch in der Privatisierungsphase war die Treuhand zumindest ein fairer Partner. Die neue Ausstattung allein wird keine durchschlagende Wirkung haben. Konzept für BRD-Markt ist zu entwickeln. Wir konnten gemeinsam mit dem damaligen Treuhanddirektor eine längerfristige Strategie aufbauen, wie man Rotkäppchen sanieren konnte. Als vordringlich wird die Rückgewinnung des DDR-Marktes angesehen. Für die Erschließung des BRD-Marktes haben wir die Einschaltung einer Werbemarketinggesellschaft empfohlen. Dazu würde ein Investitionskredit benötigt. Es wurde auch die Marketingstrategie, der Vertrieb wurde umgestellt, sodass das Unternehmen quasi gestärkt aus dieser Sanierungsphase herauskommen konnte und der Absatz tatsächlich dann auch ab Herbst 1992 wieder gestiegen ist. Und mit dieser verbesserten Ausgangssituation ist man dann im Herbst 1992 nochmal auf Investorensuche gegangen. Es kamen eine ganze Reihe Investoren, dann auch ernsthafte, auch aus der Branche, große deutsche Kellereien, die dann auf einmal Interesse an Rotkäppchen hatten. Angebotsvergleich Rotkäppchen-Sektkellerei Freiburg. Das Unternehmen wurde aktiv vermarktet. Es gingen 12 Erwerberkonzepte ein. Mögliche Kaufinteressenten? Rüdesheimer Weinkellerei. Es wurde starkes Interesse an Rotkäppchen bekundet. Ein Gespräch hat stattgefunden. Handelskontor Konstanz ist sehr am Gesamtkomplex Rotkäppchen interessiert. Geht davon aus, dass für die Eigenständigkeit des Hauses 60 Arbeitskräfte notwendig sind. Food Import International sieht in der Übernahme des Sektgeschäftes keinerlei Probleme, umso mehr jedoch in der Vermarktung des traditionellen Teils. Friesengeist hat grundsätzliches Interesse an Rotkäppchen begründet. Privatsektkellerei Geldermann Termin zur Besichtigung vereinbart. So im Sommer 92 kam dann auch bei mir persönlich die Überzeugung, warum wollt ihr das nicht selbst machen? Warum müsst ihr warten, bis jemand kommt? Das Besondere an dem Unternehmen ist im Grunde genommen, dass es nicht wie häufig von Investoren aus Westdeutschland zum Beispiel gekauft wurde, sondern das war tatsächlich ein Beispiel, wo leitende Mitarbeitende den Zuschlag bekommen haben und das Unternehmen dann eben auch weitergeführt haben. Wie sind die eigentlich ins Spiel gekommen? Dieses Management Buyout, wie dieser Prozess genannt wird, das war jetzt nicht so unüblich. Und gerade bei kleineren Unternehmen kam das auch schon öfter vor. In dem Fall war es so ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Henke und Söhnlein, die auch ein Angebot abgegeben haben. Und eben dieser Investorengruppe aus dem Unternehmen heraus, also bestehend aus leitenden Mitarbeitenden, die sich noch zusätzlich Investoren gesucht haben, die auch ein Angebot abgegeben haben. sympathisches Angebot einer engagierten, fähigen Management-Buyout-Gruppe, MBO-Gruppe, und einer seriösen, branchennahen Unternehmerfamilie. Eckes AG hat Interesse, in diesem Bereich zu expandieren. Bonität, MBO-Gruppe sehr begrenzt. Hohes Privatvermögen Familie Eckes. Solidarhaftung auch für MBO-Gruppe. MBO-Gruppe als Geschäftsführung bzw. leitende Angestellte haben die Firma bislang erfolgreich geführt. Noch Schwächen in Marktwirtschaft. Eckes, keine Sekterfahrung, aber Profi in Markenführung im sonstigen Getränkebereich. Gibt es hier irgendwo dann quasi den Privatisierungsbescheid oder wie auch immer man das nennen würde, mit einer Begründung? Also das ist im Grunde genommen in diesen Vorlagen dann tatsächlich enthalten. Also man sieht hier auf jeden Fall, dass zum Beispiel dieses MBO-Angebot aus dem Unternehmen heraus im Bereich Bonität oder auch Vertriebsmöglichkeiten natürlich hinter Henke und Söhnlein zum Beispiel zurückstand, weil es ein viel kleineres Unternehmen war, was sich ja auch erst noch in Westdeutschland etablieren musste. Beschlussvorschlag: Der Vorstand der Treuhand beschließt, dem Verkauf von 100% der Geschäftsanteile der Rotkäppchen-Sektkellerei GmbH an die MBO-Gruppe Freiburg wird zugestimmt. Was man oft gehört hat, Privatisierungen an MBOs besonders bevorzugt werden, auch was Preis- und Investitionsverpflichtung betrifft. Da muss ich sagen, da ist man uns damals nicht sehr entgegengekommen. Und dürfen Sie auch verraten, wie hoch der Kaufpreis dann war? Doch, hier Kaufpreis und Vertragsbedingungen. Also hier ist eine Summe von 3 Millionen als Kaufpreis genannt. Aber dann geht es natürlich auch immer darum, welche weiteren Zusagen würden gemacht. Sicherung der Unabhängigkeit durch MBO-Gruppe maximal gewährleistet. Investitionen 5,3 Millionen D-Mark garantiert. Personal 55 Mitarbeiter garantiert. Übernahme aller Verbindlichkeiten. Man kann aber in den Akten immer schon ganz gut sehen, dass der Kaufpreis tatsächlich nur ein Kriterium war. Man hat schon den Eindruck, dass auch gerade sowas wie Arbeitsplatzzusagen oder Investitionszusagen ein ganz wichtiger Faktor waren und die Treuhand da dann das Gefühl hatte, das Unternehmen hat dann auch Bestand in der Zukunft. Bei Rotkäppchen hat das geklappt. In vielen anderen Fällen aber haben die Käufer angekündigte Investitionen nie getätigt und weit weniger Jobs gesichert als versprochen. Mal, weil sie später feststellten, dass ihre ursprünglichen Kalkulationen nicht aufgingen, mal, weil sie das nötige Geld gar nicht hatten. Die Treuhand hat oft gar nicht nachkontrolliert und erst spät in einzelnen Fällen versucht, bei nicht eingehaltenen Zusagen Vertragsstrafen durchzusetzen. Rotkäppchen dagegen hat seine Verpflichtungen übererfüllt. Im Laufe der Jahre ist das Unternehmen immer weiter gewachsen, hat sogar Konkurrenten aus dem Westen aufgekauft und ist zum Marktführer aufgestiegen. Damit ist es eine Ausnahme, aber kein Einzelfall. Die Treuhand hat 1990 und 91 viele solcher eher kleineren Firmen in die Unabhängigkeit entlassen. Das hat ihr später geholfen, in ihrer Schlussbilanz auszuweisen, sie habe 2/3 der Betriebe, für die sie verantwortlich war, erfolgreich privatisiert. Und im Falle vieler Geschäfte, Hotels und Gaststätten auch in die Hände von Ostdeutschen gegeben. Gesellschaftlich folgenreicher aber war, dass die Treuhand fast 1/3 aller Betriebe eben doch abgewickelt hat. Das waren oft die größeren, bei denen entsprechend viele Arbeitsplätze verloren gingen. Und von den mittleren und größeren Betrieben, die doch weitergeführt wurden, gingen 85% an westdeutsche Käufer. Die Geschichte von Rotkäppchen ist also nur eine von 8.400 Treuhandgeschichten. Denn so viele Betriebe hatte die Behörde übernommen. Und nachdem sie die größten in kleinere Einheiten zerlegt hatte, waren daraus sogar über 12.000 geworden. Das Schicksal aller spiegelt sich in den Treuhandakten. Auf deren Basis hat das Institut für Zeitgeschichte eine erste Überblicksstudie vorgelegt. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat ein Datenprojekt im Internet aufgebaut, wo User zu jedem Betrieb die wichtigsten Zahlen abrufen können. Aber wirklich auf den Grund gehen kann man so der Geschichte der Treuhand nicht, meint der Wirtschaftshistoriker André Steiner. Was wir viel mehr bräuchten, wären also tatsächlich Fallstudien, also zu einzelnen Unternehmen, wo man wirklich gucken muss, was hat die Treuhand vorgefunden, welche Akteure waren da am Werk und wer war da für was verantwortlich zum Schluss. Und das kann man im Grunde genommen nur mit Fallstudien machen. Wenn man es ganz genau wissen wollte, bräuchte man 8400 Einzelstudien. André Steiner selbst hat immerhin eine in Angriff genommen, zum Carl Zeiss Kombinat in Jena. Ich bin eigentlich am ersten Tag rausgegangen und habe gesagt, sowas kann man gar nicht gewinnen. Lothar Späth hatte einen denkbar schlechten Start, als er im Sommer 1991 nach Jena kam. Die thüringische Landesregierung hatte ihn geholt, um die Privatisierung der Carl Zeiss-Werke mitzugestalten. Das war der Tag nach den Entscheidungen bei der Treuhandanstalt, dass wir als erste Maßnahme die Entlassung von 16.000 Mitarbeitern vorbereiten müssen. Carl Zeiss war die Hightech-Schmiede des SED-Staates. Doch nach einem Gutachten der Boston Consulting Group, das die Treuhand in Auftrag gegeben hatte, schien es nicht überlebensfähig in der Marktwirtschaft. Die Treuhand glaubte dennoch, das Werk schnell abgeben zu können. Das Kombinat sollte wieder ins Eigentum der Carl Zeiss Stiftung kommen, der es bis 1945 gehört hatte. Die hatte die US-Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Baden-Württemberg verlegt, mitsamt den Führungskräften, Konstruktionszeichnungen, Lizenzen und Patenten. In der Provinzstadt Oberkochen baute die Stiftung ihr weltberühmtes Unternehmen neu auf. Für die Treuhand erschien es selbstverständlich, dass sie nun nach Thüringen zurückkehren würde. Zeiss West war an der Geschichte eigentlich gar nicht interessiert, hat der Potsdamer Wirtschaftshistoriker André Steiner festgestellt, der als erster nicht nur in die Unterlagen der Treuhand zu Carl Zeiss in Jena, sondern auch in die Unternehmensakten der Stiftung schauen durfte. Weil so wie insgesamt für die westdeutsche Industrie ja galt, sie hatten genügend Kapazitäten, um sozusagen auch den Ostmarkt mit zu bedienen. Und vor allen Dingen war das Problem, dass Zeiss Oberkochen Ende der 80er Jahre selbst wirtschaftlich nicht so besonders gut dastand. In der Nachkriegszeit hatten sich die beiden Carl Zeiss Betriebe erst erbittert vor allem um die Namensrechte gestritten und waren sich dann pragmatisch aus dem Weg gegangen. Oberkochen vermarktete seine Produkte unter dem Label Carl Zeiss im Westen. Jena führte den Namen im Bereich des RGW, des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Nach der deutschen Vereinigung war diese Trennung kaum noch aufrecht zu erhalten. In Oberkochen im Frühjahr 1990, da war denen noch gar nicht so richtig klar, wie die Situation in Jena jetzt wirklich ist. Also da hatten sie eher Angst davor, dass jetzt unten japanisches Unternehmen, also das waren ja die großen Konkurrenten im Optikbereich, Jena übernimmt und sie dann mit dem Namen Zeiss faktisch auch auf den Märkten sind und sie da mit neuen Großkonkurrenten haben. Oder dass Zeiss Jena tatsächlich in der Lage sei, auch selbstständig wieder auf die Beine zu kommen und tatsächlich als Konkurrent aufzutreten. Die Stiftung vereinbart mit der Treuhand, dass der Standort Jena erstmal keinem anderen Investor angeboten werde. Auch wenn sie selbst keinen Plan hatte, was sie mit Jena anfangen wollte. Dazu muss man ja sagen, dass Zeiss Jena ja inzwischen nicht nur der klassische Zeiss-Betrieb war, sondern das Kombinat Zeiss Jena war ja zu einem Riesenkonglomerat aufgebaut worden, wo alles Mögliche zugeschlagen worden war, was nicht zu dem klassischen Zeiss-Produktangebot gehörte. Das war also ein Riesenunternehmen, mit dem wollten die in Oberkochen natürlich eigentlich gar nichts zu tun haben. Man sieht besser mit Qualitätsgläsern vom VEB Carl Zeiss Jena. Wie vor dem Krieg gehörte das klassische Schulmikroskop genauso zum Sortiment wie hochwertige Spezialobjektive. aber inzwischen auch Mikrochips und elektronische Steuereinheiten für die SS-20-Atomraketen der Sowjetunion. Doch auf Unternehmensbereiche wie Mikroelektronik und Rüstungsgüter wollte man sich in Oberkochen nicht einlassen. Vom VEB Carl Zeiss Jena. Letztendlich lief das dann darauf hinaus, dass Oberkochen gesagt hat, wir übernehmen den Teil von Jena, der das traditionelle Zeiss-Produktangebot hat. Und dieser Kern wurde dann abgetrennt von dem anderen Teil. Da wurden natürlich zum Teil auch noch Unternehmen ausgegliedert, die dann selbstständig geworden sind. Das eine war dann Zeiss Jena, was dann zu Zeiss Oberkochen mitkam. Und das andere wurde dann Jena Optik, was dann Lothar Späth übernommen hat. Das alte Kombinat war zerlegt. Es gab Carl Zeiss mit erstmal zwei Stiftungssitzen in Jena und Oberkochen. Es gab Jena Optik, die Lothar Späth zu einem Technologiekonzern ausbauen sollte und die erstmal dem Land Thüringen und der Treuhand gemeinsam gehörte. Und es gab viele ausgegliederte Kleinbetriebe, die mit eigenen neuen Produktentwicklungen oder als Zulieferer und Kooperationspartner der beiden großen Gesellschaften hoffentlich marktfähig werden würden. Und dann kommen eben die Unternehmensberater, wo dann natürlich intern auch durchaus klar wird, das geht eigentlich nur mit einer Riesensubvention. Und letztendlich ist ja diese Vereinbarung mit der Treuhand, die schießen ja da unheimlich viel Geld rein. Das sind somit die größten Subventionsempfänger überhaupt gewesen in diesem ganzen Privatisierungsprozess. Auf Druck der Landesregierung lässt sich die Treuhand ausnahmsweise auf die Vorgabe ein. Sanierung geht vor Privatisierung. 3,6 Milliarden D-Mark stellt sie dafür bereit. Auch diese Zahl erfährt Lothar Späth an seinem ersten Arbeitstag. Und rechnet gleich einmal nach, dass ihm davon nicht sehr viel übrig bleiben wird für dringend benötigte Investitionen. 1 Milliarde war nämlich die Abdeckung der Altschulden. Für die konnten wir nichts. Aber die gingen von den 3,6 erstmal weg. Zweitens sind etwa 600 Millionen an Carl Zeiss Jena gegangen. Dann mussten wir für etwa 800 Millionen Abfindungen bezahlen. Dann haben wir aus der Übergangszeit Verluste abdecken müssen von etwa 600 Millionen. So, und dann reden wir insgesamt über Beträge von 600, 700 Millionen, mit denen wir das Ganze durchziehen müssen. Und dann beginnt die Transformation, wie fast überall, erstmal mit Entlassungen. Im Sommer 1991 sind die Beschäftigten zu Anhörungen mehr vor als eingeladen. Auch wenn es niemand so offen ausspricht, es beginnt ein Ausleseprozess, den viele Arbeiter noch lange als schockierend und demütigend in Erinnerung behalten. Das ist schon eine Zeit gewesen, täglich. Naja, bist du dabei, bist du nicht dabei, ist immer ein bisschen bangen und hoffen. Bist du unter denen, die ausgewählt sind, dass man bleiben darf? Man hat natürlich auch aufgrund seiner Jahre oder seiner Erfahrung, seines Wissens schon geglaubt oder gehofft, dass man bei denen ist, die bleiben dürfen. Wenn Sie dann erlebt haben, wie Männer am Tisch weinen, wie Frauen am Tisch hysterisch werden, es sind Kollegen gewesen, Kollegen, mit denen man jahrelang zusammengearbeitet hat. Also das zu verarbeiten, hat Zeit gedauert. Bis Ende 1991 hatte sich die Treuhand zum Ziel gesetzt, fast 17.000 von 27.000 Leuten von den Lohnlisten zu streichen. Immerhin sprach sie für den Rest befristete Arbeitsplatzgarantien aus. 3.000 sollten bei Carl Zeiss bleiben, 1.700 zu Jena Optik, 3.000 in 160 ausgegliederten Betrieben unterkommen. Doch gerade dieses letzte Ziel war 1991 nicht viel mehr als Ausdruck einer Hoffnung. Für weitere 2.500 wurden sogenannte Warteschleifen und Umschulungen bei einer gemeinnützigen Qualifizierungsgesellschaft eingerichtet. Ein Großteil der alten Zeissianer rutschte ab in Kurzarbeit Null, also in die Arbeitslosigkeit bei Fortzahlung eines Teils des Lohns. Für die Treuhand war auch klar, das hat der zuständige Direktor an der Stelle auch gesagt, wenn Zeiss untergeht in Jena, dann können wir uns nirgends mehr blicken lassen, sinngemäß. Das war ein absolutes Vorzeigeprojekt. Das musste klappen. Doch in den ersten beiden Jahren erreicht die Carl Zeiss GmbH nicht mal die Hälfte ihrer Umsatzziele. Noch einmal müssen Arbeitsplätze abgebaut werden. Das führt zu heftigen Kontroversen im Stiftungsrat, in dem, neben anderen, Vertreter der beiden Landesregierungen von Thüringen und Baden-Württemberg sitzen. Die kämpfen um ihre jeweiligen Standorte, ebenso wie die Betriebsräte vor Ort. Jena und Oberkochen machen sich faktisch gegenseitig Konkurrenz, weil sie sehr ähnliche Produktpaletten anbieten. Bei der Ostbelegschaft, die mutmaßen natürlich, dass also die Milliarden der Treuhand jetzt dazu benutzt werden, um das Westunternehmen zu retten. Im Westunternehmen die mutmaßen wiederum, dass das Management den Hauptsitz des Unternehmens wieder nach Jena verlegen will, weil das eben der alte Stammsitz des Unternehmens ist. Und da ist natürlich auch eine Universität und das ist auch Teil dieses Kompromisses, dass festgelegt wird, dass der Hauptsitz des Unternehmens bleibt in Oberkochen. Das gilt ja bis heute. Aber Forschung und Entwicklung werden wieder zu großen Teilen nach Jena verlagert. Damit wächst der Stellenwert des Thüringer Standorts. Er wird weit mehr sein als eine verlängerte Werkbank von Oberkochen. Trotzdem werden noch einmal Stellen gestrichen und sogar einzelne Werksteile ganz geschlossen. In Ost wie in West. André Steiner kommt zu dem Schluss, dass am Ende tatsächlich eine ausbalancierte Fusion gelungen ist. Ab 1995 kommt Carl Zeiss dann auch so langsam wieder in die schwarzen Zahlen. Davon ist Jenoptik zu dem Zeitpunkt noch weit entfernt. Lothar Späth geht einen ganz anderen Weg, einen des stramm kapitalistischen Umbaus. Die Treuhand lässt ihn machen. Es hilft nicht, so hart es klingt, irgendwelche alten Dinge zu erhalten, von denen wir eigentlich objektiv wissen, dass sie nicht haltbar sind, sondern, wenn Sie so wollen, statt der Erhaltung alter industriellen Kerne neue industrielle Kerne aufzubauen. Erstmal lässt er abreißen. Ausgerechnet dort, wo einst das Hauptgebäude von Zeiss stand, entsteht ein Shoppingcenter, dazu ein Vier-Sterne-Hotel. Späth gerät in den Ruf, eher Immobilienhändler als Unternehmenssanierer zu sein. Doch er nutzt die Einnahmen aus solchen Geschäften, um Investitionen im Bereich Mikroelektronik vorzubereiten. Statt des niederschmetternden Gutachtens der Boston Consulting, das die Treuhand noch 1990 in Auftrag gegeben hatte, ließ sich Späth ein neues schreiben von einem Forschungsinstitut der Stanford University. Die begann sich damals gerade ihren Ruf als Brutstätte für Start-ups im Silicon Valley zu erarbeiten. Späth hat die Idee übernommen und will ein Optical Valley bauen. Rund um einen Campus für Studium und Wissenschaft entstehen auf alten Carl Zeiss Flächen lauter neue Firmen oder Jenoptik Betriebsteile, die innovative Produkte erfinden und erproben sollten. Die Arbeitskräfte finden Sie unter meist gut qualifizierten ehemaligen Beschäftigten von Carl Zeiss und unter Studierenden der sich rasch erweiternden Uni Jena. Was wir den Leuten zugemutet haben, das war einfach unglaublich. Erst haben wir so eine Entlassungswelle gemacht. Dann haben wir Warteschleifen eingerichtet. Da saßen Tausende von Leuten, die wussten gar nicht, wo ihr Job ist. Dann haben wir die an die verschiedensten Unternehmen vermittelt. Dann muss man einen Teil jetzt auch noch entlassen. Dann haben wir gesagt, jetzt gibt's das Produktionsfeld und dieses. Dann haben wir angefangen, Produkte zu entwickeln. Dann haben wir denen gesagt, Leute, mit Produkten kann man nichts anfangen, wir brauchen Geschäftsfelder. Dann haben wir die gesagt, du gehörst jetzt zu der Gruppe. Dann haben wir wieder ein paar weggeholt und haben gesagt, du gehörst jetzt zu der Gruppe. Jetzt verbinden wir das. Also die Leute sind im Grunde jetzt 3 Jahre durch die Landschaft gewirbelt worden. Umziehen hieß die Devise. Deine Gruppe zieht gerade ein anderes Haus oder bei dir reißen sie gerade das Dach ab, während du unten versuchst, deine Maschine aufzustellen. Reg dich nicht auf. Also ich muss eigentlich sagen, ich bin voll Bewunderung. Lothar Späth gab den innovativen Betriebsteilen von Jenoptik und den angegliederten Firmen viele Freiheiten und stattete sie vergleichsweise üppig mit Kapital aus. Jahr für Jahr wurde ein Drittel des Umsatzes in neue Forschungen und Entwicklungen investiert, eine in der deutschen Wirtschaft beispiellose Quote. Wenn ein Projekt aber nicht schnell genug seine Aussicht auf Marktreife nachweisen konnte, musste es wieder schließen und seine Beschäftigten dann auch wieder entlassen. Alle waren auf Erfolge angewiesen. Um sich für diese Art der Selbstausbeutung zu motivieren, nutzten die Beschäftigten die Freiheiten eines Risikokapitalismus, die Späth ihnen einräumte, aber auch Traditionen aus der DDR, wie ein Produktionsarbeiter später erzählte. Ich habe die Straße der Besten wiedergesehen. Ich habe die Qualitätsecke wiedergesehen. Ich habe einen Quasi-Aktivisten wiedergesehen. Ich habe einen Wanderpokal des besten Mitarbeiters gesehen. So, und war sehr angetan, dass die Firma, die Leitung der Firma uns das sehr ausführlich erläutert hat, was wir dort zu sehen bekommen haben, und habe doch in mich reingefragt, warum haben wir es abgeschafft. 1998 bringt Lothar Späth seine bis dahin landeseigene Gesellschaft an die Börse. Seither heißt sie Jenoptik AG. Ostdeutschland hat zwar bis heute keine einzige Firma, die im DAX notiert wäre. Mit der Jenoptik und der Carl Zeiss Meditec ist Jena als einzige ostdeutsche Stadt aber immerhin Standort von gleich zwei im MDAX gelisteten Unternehmen geworden. Die Treuhand hat es tatsächlich geschafft, hier ein Vorzeigeprojekt zu realisieren, resümiert André Steiner. Es gab natürlich Arbeitsplatzverluste, so wie überall im Osten, weil die DDR-Unternehmen ja nun wirklich mit Arbeitskräften überbesetzt waren. Aber unterm Strich gesehen, wenn man diese Ausgründung mit einbezieht, wenn man Jenoptik mit einbezieht, würde ich behaupten, es war es auch arbeitsmarktpolitisch letztendlich ein Erfolg. Und Jena ist eine Boomtown. Hier hat man gezeigt, ein Ossi darf nicht gewinnen. Ein Kali-Kumpel brachte es auf den Punkt. Mit der Schließung des Salzbergwerks Bischofferode im Eichsfeld in Thüringen hat die Treuhand 1993 ihr Image als Plattmacher im Osten geradezu zementiert. Dabei hatte es zunächst auch in Bischofferode große Hoffnungen gegeben. Schließlich hatte die Zeche als Devisenschlepper gegolten. Das abgebaute Salz ging fast komplett in den Export, auch ins westliche Ausland, wo die DDR es unter Marktpreisen, aber eben gegen harte Devisen anbot. Auf diese Weise war sie zum drittgrößten Salzproduzenten der Welt aufgestiegen. Seit der Währungsunion brachte das aber horrende Verluste mit sich, weil die Förderkosten weit über den Erträgen lagen. 1991 wie auch 92 verzeichnete allein Bischofferode ein Minus von jeweils mehr als 20 Millionen D-Mark. Kein Wunder, dass sich kein Interessent für eine Übernahme fand. Diesen Plan musste die Treuhand verwerfen. Also beschloss sie Ende 1992, die Zeche zu schließen. Abgesehen von einem Sozialplan bot sie den Arbeitern jedoch keine Perspektive an. Die suchten Hilfe bei der thüringischen Landesregierung. Der damalige Ministerpräsident Bernhard Vogel sprach davon, dass sich in Bischofferode die kalte Fratze des Kapitalismus zeige. Wenn schon ein CDU-Politiker so redete, musste sich doch ein besserer Weg finden lassen. Wenn sich die Politik für uns hier stark macht, das habe ich geglaubt und meine Kollegen auch, wird sich alles zum Guten wenden. Und tatsächlich bewegte sich die Treuhand und entwickelte einen neuen Plan zur Sanierung der gesamten Kali-Wirtschaft in Ostdeutschland. Die hatte die Treuhand in einer von ihr gegründeten Gesellschaft MDK, Mitteldeutsche Kali AG, zusammengeschlossen. Sie umfasste 9 Gruben. Alle machten Verluste, aber Bischofferode galt nach den Berechnungen der Treuhand als besonders ineffizient. Auch die anderen hatten Probleme, ihr Salz loszuwerden, denn auf dem Weltmarkt herrschte Überproduktion. Die Treuhand hoffte jedoch, sie könnte wenigstens einige Bergwerke retten, wenn sie die Produktion an weniger verlustreichen Standorten wie etwa Zielitz in Sachsen-Anhalt konzentrierte. Bischofferode sollte schließen, damit andere überleben könnten. So versuchte der für den Bergbau zuständige Treuhandvorstand Klaus Schucht, die neue Strategie in der Öffentlichkeit zu erklären. Sie können ja in der Zeitung lesen, dass die Zielitzer Belegschaft die Fusion wie alle anderen Betriebsräte begrüßt, weil die im Augenblick eine Auslastung von unter 60% haben und jede zweite Woche Kurzarbeit machen. Die erhoffen sich nicht davon eine bessere Auslastung. Das ist auch der Sinn des Konzeptes. Aber wenn Sie Werke, die Sie haben, mit einer günstigeren Kostenstruktur besser auslasten wollen, dann müssen Sie die mit der ungünstigen Kostenstruktur stilllegen. Mit diesem Konzept ging die Treuhand erneut auf Investorensuche. Nach komplizierten Verhandlungen schloss sie einen Vertrag mit dem westdeutschen Marktführer Kali und Salz. Doch auch der kämpfte mit Absatzproblemen und bestand auf einem erweiterten Sanierungskonzept, das sämtliche deutschen Kaligruben in Ost und West umfassen sollte. Weil das aber teure und unpopuläre Maßnahmen erfordern würde, wollte Kali und Salz nur 51% der Anteile am nun vereinigten gesamtdeutschen Kalibergbau übernehmen. Die Treuhand sollte mit an Bord bleiben und aus ihren Mitteln Verluste mittragen, vor allem die Kosten für die Stilllegungen von Zechen und für Umweltschäden. Klaus Schucht willigte für die Treuhand ein und präsentierte einen weiteren Plan. Diesmal zur Rettung des Kali-Bergbaus in Ost wie West. Wir haben bei diesen Stilllegungen auch darauf geachtet, dass etwa gleich viel Belegschaftsmitglieder Ost und West abkehren, nämlich 1700 im Westen und 1800 im Osten. Die thüringische Landesregierung hat diesem Plan zugestimmt, allerdings dann später mit dem Hinweis, sie wolle nicht hinnehmen, dass Bischofferode als erste stillgelegt wird. Davon aber wollte die Treuhand nicht abgehen. Erneut schickten die Kumpel wütende Delegationen in die Landeshauptstadt Erfurt und belagerten die Treuhandzentrale in Berlin. Gleichzeitig reisten Landes- und sogar Bundespolitiker wie Wolfgang Thierse nach Bischofferode, um Solidarität zu demonstrieren. Es darf nicht sein, dass Mittel der Treuhandanstalt, die vom gesamtdeutschen Steuerzahler insgesamt aufgebracht werden müssen, dazu dienen, westdeutsche Unternehmen zu sanieren, ohne Arbeitsplätze in Ostdeutschland zu erhalten. Tatsächlich sollten mit Geldern der Treuhand und der betreffenden Landesregierungen sowohl im Osten wie im Westen einige Zechen saniert werden und einige geschlossen. Vor allem die kleineren, und die lagen mehrheitlich im Osten. Daran wollte die Treuhand auch nicht mehr rütteln, als im Mai 1993 doch noch ein Angebot eines Investors kam, der ausschließlich Bischofferode übernehmen wollte. Ein Spediteur, der kaum Erfahrung hatte im Kali-Bergbau. Treuhandvorstand Klaus Schucht zweifelte an seiner Bonität. Der Mann will 1 Million Eigenkapital aufbringen und hat Lohnkosten von 1,5 im Monat. Der Investor behauptete, Bischofferode langfristig rentabel betreiben zu können, trotz des Überangebots und des Preisverfalls auf dem Weltmarkt. Doch die dafür notwendigen Investitionen sollte weitgehend die Treuhand bezahlen, ebenso wie unausweichliche Verluste in den Anfangsjahren. Genauso wenig wie die thüringische Landesregierung war die Treuhand dazu bereit. Beide wollten nicht mit Steuergeldern einen Konkurrenten aufpäppeln, der die vereinbarte Strategie torpediert hätte. Womit sich vielleicht Bischofferode hätte retten lassen, was dafür aber Schließungen an anderer Stelle provoziert hätte. Das Festhalten an den alten Strukturen verändert überhaupt nichts im positiven Sinne, sondern man schleppt die Dinge nur daher und steht in einem Jahr wieder vor demselben Problem. Dass die Treuhand ihren Gesamtplan zur Sanierung der deutschen Kali-Industrie nicht noch einmal aufschnüren wollte, bedeutete das endgültige Aus für Kumpel in Bischofferode. Wir waren alle ratlos und haben sich ein paar Mann hingestellt, haben gesagt, wir müssen was unternehmen, wir müssen gegen kämpfen. Das war erstmal die erste Reaktion. Dass natürlich der Arbeitskampf so verbittert wird, haben wir uns alle nicht vorgestellt. Am 1. Juli 1993 traten die ersten 12 Bergarbeiter in einen Hungerstreik. Kamerateams aus aller Welt rückten an. Unter dem Slogan »Bischofferode ist überall« wurde die Grube zum Symbol für eine ohnmächtige Wut, die an vielen Orten des Ostens herrschte, wenn auch lange Zeit weitgehend stumm. Jedes Mal, wenn ein Hungerstreikender nicht mehr konnte und ins Krankenhaus abtransportiert werden musste, sprang ein anderer für ihn ein. Sie alle kannten sich seit Jahrzehnten. In jedem Haushalt drohte Arbeitslosigkeit, oft sogar für mehrere Familienmitglieder. Jeder trat für den anderen ein. Über 40 Bergleute setzten für den Protest ihr Leben oder zumindest ihre Gesundheit aufs Spiel. Ohne Erfolg. Sämtliche Bergarbeiterjobs in Bischofferode gingen verloren. Die Treuhand ließ sich lediglich erweichen, einen vergleichsweise großzügigen Sozialplan anzubieten. Die Kumpel von Bischofferode bekamen ihren Lohn im Rahmen von Umschulungsmaßnahmen und ABM-Projekten 2 Jahre lang weiterbezahlt. Einigen von ihnen fiel die Aufgabe zu, ihren alten Betrieb zu demontieren. Sie räumten die Halle leer, sprengten die Fördertürme und Schornsteine. Sie verfüllten die alten Schächte und am Ende legten sie schwere Betonplatten auf die Einstiege. Wenn man heute davor steht, sehen sie aus wie Grabplatten. Mit dem Bergwerk starb auch das Dorfleben. Das Kulturhaus und der Sportverein, bisher von der Zeche finanziert, waren Geschichte. Der Bäcker hat auch dicht gemacht, ebenso die Gaststätte. Dabei wurde der Ortskern mit Mitteln aus dem Programm Aufbau Ost durchsaniert und ein Gewerbegebiet geschaffen, aber mit deutlich weniger Arbeitsplätzen als früher. Zu wenigen für die nächste Generation. Bischofferode hat seit der Zechenschließung 1/3 seiner Einwohner verloren. Das ist sicherlich nicht so oft vorgekommen, dass jemand aus dem Osten eine völlig neue Technologie entwickelt hat, die gesamte Branche übernehmen musste. Der Stolz war nie zu überhören, wenn Siegfried Schlottig die Geschichte der Foron GmbH erzählte, deren Pressesprecher er seit den 90er Jahren war. Er hat sie öfters erzählt, denn damals kamen gerne Journalisten ins Erzgebirge, um zu verstehen, wie aus dem VEB Deutsche Kühl- und Kraftmaschinen DKK Scharfenstein ein Kühlschrankhersteller werden konnte, der Umweltgeschichte geschrieben hat. Und das ausgerechnet in dem Moment, als die Treuhand ihn für tot erklärt und im Frühsommer 1992 seine Liquidation beschlossen hatte. Vor 1990 waren es über 5000 Mitarbeiter, die im Erzgebirge Kühl- und Gefrierschränke hergestellt hatten. Foron war nicht nur Monopolist in der DDR, sondern auch einer der größten Anbieter im RGW. Und etwa die Hälfte der Produktion ging ins westliche Ausland. Unter dem Namen Privileg vermarktete sie das Versandhaus Quelle als günstige Alternative zu Produkten namhafter Hersteller wie Bosch oder Liebherr, AEG oder Miele. 1990, nach der Währungsunion, brachen alle diese Märkte weg. In der DDR interessierten sich die Konsumenten fast nur noch für Westware. Auf dem bundesdeutschen Markt war der Kostenvorteil verschwunden, seit Foron seine Arbeiter in D-Mark bezahlen musste. Und im RGW wollte niemand ostdeutsche Produkte in harten Devisen bezahlen. Die Treuhand versuchte reihum, den Betrieb an einen der bekannten westdeutschen Hausgerätehersteller zu verkaufen. Jeder Wettbewerber, der von Foron was wissen wollte, der sagte, okay, ich interessiere mich für euch, da komme ich erstmal und schaue mir alles an. Erinnerte sich Eberhard Günther, der nach der Wende die Geschäftsführung bei Foron übernommen hatte. Wir waren zu dieser Zeit sehr transparent für alle Wettbewerber. Die Wettbewerber ließen sich vorführen, wie Foron versuchte, mit Massenentlassungen die Kosten zu drücken, um wieder wettbewerbsfähig zu werden und sich damit als Übernahmekandidat interessant zu machen. Von den einst über 5000 Beschäftigten waren noch 630 übrig, als man sich nach vielen gescheiterten Verhandlungen mit Bosch handelseinig glaubte. Doch als auch diese Übernahme im letzten Moment abgesagt wurde, kündigte die Treuhand für 1992 die Schließung an. Doch statt Resignation löste diese Ankündigung in der Belegschaft Trotz aus. Es gab noch eine letzte Option, die sie bis dahin nicht in Erwägung ziehen wollten. Statt mit einem Unternehmen, mit einer Non-Profit-Initiative zusammenzuarbeiten. Greenpeace hatte von sich aus angefragt. Die Umweltorganisation wollte damals unbedingt einen FCKW-freien Kühlschrank auf den Markt bringen. Der war ihr deshalb so wichtig, weil dieses Gas die Ozonschicht der Erde zu zerstören drohte, wodurch weltweit die Zahl der Hautkrebstoten massiv angestiegen wäre. Zwar hatten sich sämtliche Mitgliedsländer der UNO dazu verpflichtet, die Produktion von FCKW einzustellen. Nur behaupteten alle Hausgerätehersteller unisono, nicht auf FCKW als Kältemittel verzichten zu können. Oder wenn doch, dann nur, indem sie es durch FKW ersetzten, das aber wiederum das Klima schädigte. Dabei hatte Greenpeace mit dem Dortmunder Ingenieur Harry Rosin ein eigenes Kältemittel entwickelt, die sogenannte Dortmunder Mischung aus Butan und Propan, die sowohl ohne FCKW als auch ohne FKW auskam. Kein westdeutscher Hersteller wollte davon etwas wissen. Also legte Greenpeace 26.000 D-Mark auf den Tisch von Foron, um 10 Prototypen zu bestellen, die mit dieser neuartigen Dortmunder Mischung kühlen sollten. Um die zu bauen, brauchten die Techniker im Erzgebirge nicht lange zu tüfteln. Kaum waren sie fertig, luden sie am 16. Juli 1992 zur Pressekonferenz in ihr Unternehmen. Entgegen einer ausdrücklichen Weisung der Treuhand, aber zusammen mit Greenpeace. Es war fast schon eine Betriebsbesetzung. Die Arbeiter wirkten wie Gäste auf ihrer eigenen Veranstaltung. Die Bühne überließen sie dem Klimaexperten Wolfgang Lobeck von Greenpeace. Es geht hier um ein Konzept des wirklichen Ausstieges aus FCKW und FKW weltweit. Diese Entscheidung wird hier fallen, indem diese Firma die Möglichkeit bekommt, diesen Kühlschrank, der auf dem Markt ein Renner werden wird, und dafür werden wir sorgen, eine Chance hat, produziert zu werden. Wolfgang Lobeck hatte auch gleich noch den Entwickler Harry Rosin mitgebracht. Es ist ein Weltereignis, ein Ereignis für die Menschheit. Erstmals haben wir den Fuß in die Tür gekriegt, eine Tür, die ständig zugeschlagen werden sollte. Ich habe es seit 2 Jahren am eigenen Leib und Leben erlebt, was es bedeutet, gegen eine Lobby, die das nicht haben will, die sich ein anderes Kalkül aufgemacht hat, anzugehen. Doch dank der Kooperation mit Foron gab es jetzt einen FCKW-freien Kühlschrank, der reif war für die Serienproduktion. Er bekam den Produktnamen Green Freeze. Unter diesen Umständen konnte die Treuhand ihren Beschluss, den Betrieb stillzulegen, nicht mehr rechtfertigen. Zumal Greenpeace noch einmal 100.000 D-Mark für eine Imagekampagne in die Hand nahm und es schaffte, in kurzer Zeit etwa 70.000 Vorbestellungen einzuwerben. Hastig verkaufte die Treuhand Foron im November 1992 doch an einen Investor, eine britische Kapitalgesellschaft. Dort verstand niemand etwas von der Branche. Foron erschien den Finanzprofis als Schnäppchen, das bei einem Weiterverkauf einen satten Gewinn versprach. Doch das war erstmal reine Spekulation. Denn die Konkurrenz aus Westdeutschland versuchte mit allen Mitteln einen Erfolg des Green Freeze zu verhindern. Mit einer PR-Aktion wollte sie potenzielle Kunden abschrecken, den Green Freeze tatsächlich zu kaufen. Das Gerät könne sich in der Wohnung von selbst entzünden. Wir haben Zündversuche gemacht und haben festgestellt, wenn es dort zu einem Leck kommt, dass der Kunde beim Öffnen des Schrankes, ich sag das mal etwas drastisch, in einer Flammenwand stehen kann. Horrorgeschichten wie diese eines Entwicklungsleiters aus einem namhaften westdeutschen Konzern verbreiteten die Branchenriesen in einem Flugblatt an alle Händler in der Bundesrepublik. Foron konterte mit einem Gutachten des TÜV, wonach der Betrieb des Green Freeze völlig unbedenklich sei, erinnert sich Pressesprecher Siegfried Schlottig. In der Presse liest man zum gleichen Zeitpunkt, die großen Konzerne helfen im Osten die Wirtschaft aufzubauen, und dann bekommt man so ein Flugblatt auf den Tisch. Im Nachhinein betrachtet hat uns das geholfen, schneller zu begreifen und zu wissen, wie es funktioniert in der Marktwirtschaft. Aus dem sächsischen Umweltministerium reiste extra Staatssekretär Dieter Reinfried an, um symbolisch auf jenen Knopf zu drücken, mit dem das Fließband gestartet wurde. Man hört die Glocke. Der Motor wird dann gleich laufen, setzt sich in Bewegung und alles verläuft planmäßig. Man kann allen Beteiligten nur viel Erfolg wünschen. Der damalige Betriebsratsvorsitzende Günther Reuter hatte bis dahin Zukunftsangst erlebt. Jetzt zeigte er sich zum ersten Mal optimistisch. Die Euphorie war so groß, weil eben der erste FCKW und FKW-freie Schrank der Welt, das muss man sich mal vorstellen, war. Und da haben wir nie und nimmer dran gedacht, dass wir diese Produktion in 10 Jahren dann mal einstellen mussten. Das hat niemand gedacht. Noch im selben Jahr gewann der Green Freeze den Blauen Engel und den Deutschen Umweltpreis. Wir haben mit dem Kühlschrank die gesamte Kältetechnik revolutioniert. Freute sich Klimaexperte Wolfgang Lobeck von Greenpeace. Wir haben in der Kältetechnik und speziell auch im Kühlschrank weltweit einen neuen technischen Standard gesetzt, der jetzt weltweit nahezu überall gilt und wo mit einem Schlag man aussteigen konnte aus ozonzerstörenden Substanzen und aus klimaschädlichen Substanzen. Furon war plötzlich auch im Westen eine interessante Marke und stand für einen Moment technologisch an der Spitze der Branche. Doch da blieb die Firma nicht lange. Die Konkurrenz, die den Green Freeze eben noch schlecht geredet hatte, übernahm das neue Kühlverfahren jetzt einfach, ohne dass Furon davon profitierte. Das war möglich, weil Furon sich nicht die Patentrechte gesichert hatte. Greenpeace interessierte sich nicht dafür, ein ostdeutsches Unternehmen zu retten. Greenpeace wollte die Welt retten. Deshalb sollte die neue Technologie zum Wohle der Umwelt frei nutzbar bleiben. 3 Jahre nach der Präsentation des Green Freeze bewertete Siegfried Schlottig den Erfolg des Zusammenwirkens mit den Umweltschützern zwiespältig. Es hat uns Aufträge gebracht durch die Pressearbeit, die Greenpeace in der Öffentlichkeit geleistet hat. Das war damals die Ursache, dass wir doch recht viele Geräte in der Anfangsphase produziert und verkauft haben. Aber das hat sich eben nicht in bare Münze ausgezahlt für das Unternehmen, weil bestimmte Bedingungen ganz einfach gefehlt haben. Schwarze Zahlen schrieb Furon kaum einmal. Das Unternehmen wollte sein neues Image als innovativer Anbieter nutzen, um sich als Hersteller neuartiger Geräte zu profilieren. Die zeichneten sich jetzt allerdings weniger durch technologische Innovationen aus, als durch ungewöhnliches Design. Ein runder Kühlschrank wurde ins Angebot aufgenommen oder als Lifestyle-Produkt eine Kühl-Gefrier-Kombination mit Zapfanlage. Wieder eröffneten zahlreiche Vorbestellungen die Aussicht auf gute Geschäfte. Doch es fehlte an Kapital, um schnell die notwendigen neuen Produktionslinien aufzubauen und die Nachfrage auch tatsächlich zu befriedigen. Jetzt rächte sich, dass die Treuhand nie bereit gewesen war, Investitionsmittel in einer Höhe zur Verfügung zu stellen, mit denen Furon seinen Maschinenpark hätte durchgreifend modernisieren können. Die Treuhand hatte den Betrieb einfach schnell loswerden wollen. Es war eine völlig falsche Privatisierung. Das heißt, das Unternehmen ist verkauft worden, ohne zu sanieren. Der zweite Grund ist, es an Investmentbanker verkauft worden, die natürlich ganz andere Interessen haben als Industrievertreter. Und das dritte ist die eklatante Kapitalschwäche. 1996 rutschte Furon in die Insolvenz. Ein Konkursverwalter rettete die Firma nochmal. Im Laufe der nächsten Jahre wurde die Marke mehrmals weiterverkauft. Die Produktion in Sachsen ist aber längst eingestellt. In Scharfenstein erinnert noch ein Museum an 80 Jahre Kleinkältetechnik im Erzgebirge. Mit dem ersten FCKW-freien Kühlschrank der Welt als Schmuckstück. Schicksal ist nach wird jeder haben. Meine Frau ist schon arbeitslos. Angesichts der bedrohlichen Entwicklung in den neuen Ländern. Was halten Sie von der Treuhand? Nicht viel. Bis jetzt haben Sie ja mehr kaputt saniert als Arbeitsplätze schaffen. Und ich mit meinen 43 Jahren. Ich finde keine Arbeit. Die steigenden Arbeitslosenzahlen in den neuen Ländern sind nach Ansicht des sächsischen Ministerpräsidenten kein Grund zur Mutlosigkeit. Bleibt der Arbeitsplatz erhalten, geht er verloren. Wenn es zur Zeit geht, sind Sie ja beschissener als vorher. Kein Grund zur Mutlosigkeit. Die Auswirkungen. Wir haben uns vorgenommen, in Eisenach eines der modernsten Automobilwerke in Europa zu errichten. Als Opel-Chef Louis R. Hughes kurz vor Weihnachten 1990 seine Pläne verkündete, waren sich viele in Eisenach nicht sicher, ob er damit tatsächlich den Anfang eines Aufschwungs ankündigte. Opel wird in Eisenach ab Spätherbst 92 150.000 Automobile pro Jahr produzieren. Opel wird in Eisenach 1 Milliarde Mark investieren. Opel wird in Eisenach 2.600 neue Arbeitsplätze schaffen. 2.600 Arbeitsplätze. Das entsprach gerade mal gut einem Viertel der Zahl, die es in der DDR im VEB Automobilwerk Eisenach, AWE, gegeben hatte. Wo bis dahin mit dem Wartburg ein Premiumprodukt des Sozialismus hergestellt worden war, das im gesamten RGW, dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, begehrt war. Was durchaus zum Selbstbewusstsein der Belegschaft beigetragen hatte. Wartburg 1000 mit neuem Chassis. Wir bieten Ihnen hohen Fahrkomfort auch auf schlechten Straßen. Ihr Wartburg 1000 ist wartungsfrei auf 50.000 Kilometer. Wenn man sich mit den Verhältnissen und der fehlenden Reisefreiheit abgefunden hatte, konnte man in der DDR eigentlich relativ zufrieden leben. Das betont Harald Lieske auch heute noch. Dabei gehörte gerade er nie zu denen, die sich still angepasst haben. Ich bin also total Verweigerer gewesen in der DDR und ich war auch dann knapp 2 Jahre im Strafvollzug. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, es war eine Zeit, bei der man sich im Grunde über den Alltag und über die Zukunft keine Gedanken machen musste. Harald Lieske hatte 1969 eine Berufsausbildung beim AWE begonnen. Er blieb die nächsten 20 Jahre als Schlosser, und zwar im Bereich Instandhaltung. Aufgabe seiner Abteilung war es, die Produktionsanlagen am Laufen zu halten. Das gelang mehr schlecht als recht. Gerade als Instandhalter war man immer damit konfrontiert, dass es im Grunde nie Ersatzteile gab und man viel improvisieren musste. Wir hatten einen riesenhaften Werkzeugbau. Wir mussten also im Prinzip alle Teile herstellen, hatten unendlichen Zeitaufwand erfordert, wahrscheinlich auch unendlich viel gekostet. Aber es war halt immer eine Herausforderung. Aber nie eine Überforderung. Wir haben dann manchmal gesagt, also wir haben Arbeit für 2 und waren 8 Beschäftigte. Wir hatten also schon einen extrem entspannten Arbeitstag. Und es war auch so, dass wir also dann den einen zum Bäcker, den anderen zum Fleischer und den anderen in Konsum geschickt haben. Das war auch eine Form der Kultur. Und ich habe in der Zeit, während der Arbeitszeit, so viele Bücher gelesen wie nie wieder in meinem Leben. Und irgendwann wurden uns dann nochmal 2 Mitarbeiter dazugegeben und da haben wir also einen Protest eingelegt, aber die wurden uns auch noch dazugegeben. Mit seiner Frau konnte er sich eine 3-Zimmer-Wohnung mit Farbfernseher und teuren Teppichen leisten und irgendwann sogar ein Auto. Natürlich einen Wartburg. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich nebenbei noch ein halblegales Geschäft habe laufen lassen. Ein Kollege und ich, wir haben dann also Instandhaltungsarbeiten für Handwerker und auch für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften durchgeführt, haben Pumpen repariert, haben Heizungen repariert und das Material und die, sagen wir mal, materielle Unterstützung, die haben wir halblegal für kleines Geld im Automobilwerk für uns herstellen lassen. Solche Feierabendbrigaden sorgten dafür, dass beim Bäcker die Knetmaschine wieder lief oder auf der Baustelle die Betonmischer. Das Geld dafür gab es schwarz auf die Hand. So hatte eigentlich jeder Zweite, würde ich mal sagen, irgend sowas nebenbei laufen. Mehr oder weniger halblegal, im Grunde sogar kriminell, wenn man es mal zuspitzt. Und der altbekannte Spruch war ja, es ist noch viel mehr aus unseren Betrieben rauszuholen. Nur mit der Autoproduktion ging es bestenfalls schleppend voran. Was unsere Aufgaben anbelangt, das haben wir irgendwie immer auf die Reihe gekriegt. Aber dass das irgendwie so nicht mehr weitergehen konnte, Das war uns auch klar. Wir haben immer gerätselt, der Aufwand, um den Wartburg beispielsweise zu bauen, die 70.000 Autos sind, wir haben mit 10.000 Beschäftigten, war nicht mal kostendeckend, wie wir inzwischen wussten. Nur mussten wir eigentlich nicht so richtig, wie das dann irgendwann mal zusammenbrechen sollte. Als es dann 1989 dazu kam, war Harald Lieske erstmal froh. Wir hatten dann die Vorstellung, dass wir eine neue, eine offene DDR, aber mit richtigen Sozialismus und richtige Demokratie aufbauen könnten. Aber nach und nach haben wir gemerkt, also das war nicht das, was die breite Bevölkerungsmehrheit gewünscht hat. Und wir haben dann manchmal gesagt, also auch wenn die Demonstrationen in Leipzig dann waren für offene Grenzen, die werden doch alle arbeitslos werden. Wissen die das nicht, was da auf uns zukommt ökonomisch? Im Betrieb glaubten die meisten, wenn die Marktwirtschaft kommt, könne es nur besser werden. Wir hatten ja viel Zeit, wie ich schon schilderte. Und da habe ich mit meinem unserer Dreher, der auch geschickt Ersatzteile fertigen konnte, die wir nicht kaufen konnten, unterhalten. Ich sage also, kannst du dir vorstellen, dass dieser Betrieb, dass der unter kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Bedingungen noch eine Chance hat? Ich sage, wir werden alle unsere Arbeit verlieren. Und da sagt er zu mir, Harald, das sind 10.000 Beschäftigte. Da hängt die ganze Stadt davon ab. Glaubst du wirklich, dass der Kanzler, dass der das zulassen wird? Meiner, die finden was, meiner, die machen das schon irgendwie. Harald Lieske hatte keinerlei Hoffnung, dass das verschlissene und veraltete Stammwerk in der Innenstadt von Eisenach noch von irgendwem gerettet werden könnte. Als er hörte, dass die Firma Opel aber auf einem zweiten, noch kaum ausgebauten, moderneren Werksgelände am Westrand der Stadt ein Pilotprojekt starten wollte, hat er sich dort gleich beworben. Zunächst sollten dort in einem Montagewerk ganze 200 Jobs entstehen. Ob es irgendwann mal mehr werden würden, war noch unklar. Schon allein deshalb, weil die DDR-Regierung unter Hans Modrow andere Pläne hatte. Wirtschaftsministerin Christa Luft trat zwar für Joint Ventures zwischen ost- und westdeutschen Firmen ein, wollte aber möglichst selbst für jedes der vielen gefährdeten Kombinate einen geeigneten Partner aussuchen können. Sie wollte beispielsweise, dass Opel in Brandenburg investiert, berichtet Jessica Lindner-Elzner. Die Eisenacher Historikerin war damals noch kaum auf der Welt und leitet heute das Archiv der Stiftung Automobile Welt Eisenach. Opel nicht nach Eisenach, sondern nach Brandenburg lotsen zu wollen, erschien auf den ersten Blick plausibel. Nicht nur, weil Opel dort schon einmal bis 1945 Autos produziert hatte. Dort gab es ja eben auch Industriebetriebe, also Ludwigsfelde und so weiter, die dort andere Produktionshallen zurückgelassen haben. Und deswegen war eine Investition von Opel dort eigentlich von Frau Luft und anderen angedacht. Als Partner für ein Joint Venture in Eisenach hatte Christa Lufts Ministerium eigentlich Volkswagen vorgesehen. Denn VW hatte in den 80er Jahren auf dem Gelände im Westen Eisenachs schon eine Fertigungshalle für den Viertaktmotor aufgebaut, der in das letzte Wartburg-Modell eingebaut worden war. Jetzt aber zögerte der Wolfsburger Konzern. In der DDR wollte er sich erstmal auf Standorte in Sachsen konzentrieren. Dort, wo der Trabi produziert wurde. Eisenach sollte erst später drankommen. VW hat in Eisenach Anfang 1990, Ende 89 ein Angebot gemacht. Wir wollen ab 1994 ein VW-Modell in Eisenach bauen. Aber nur 100.000 Stück im Jahr. 100.000 Stück wäre einfach überhaupt nicht wirtschaftlich gewesen. Und vor allen Dingen der Zeitraum von 1990 bis 94 wäre viel zu lang gewesen. Also bis dahin wäre der Standort wahrscheinlich dreimal gestorben. Noch 4 Jahre warten. Das wollte jedenfalls der Eisenacher Betriebsdirektor auf keinen Fall. Es erschien ihm undenkbar, das alte Werk so lange mit der Produktion des Wartburgs am Leben zu erhalten. Deswegen hat der Betriebsdirektor von Eisenach, Wolfram Dietke, weiter potenzielle Kooperationspartner gesucht. Er hat einen Anruf von Opel bekommen und dann war die Opel-Delegation in Eisenach. Und er hat die Opel-Delegation aber nur in den Neubaustandort geführt und gar nicht hier in dieses marode, alte, klitzekleine Stadtwerk. Und davon war Opel begeistert. Ihm wurden die Reisemittel entzogen. Er wurde sozusagen vom Staat dazu angehalten, diese Kooperation mit Opel nicht weiterzutreiben, sondern an der mit VW festzuhalten. Er hat das aber auf eigene Faust weitergemacht. Fast 20 Jahre später hat Wolfram Liedtke dafür die Ehrenmedaille der Stadt Eisenach bekommen. Damals aber hatte er nicht nur die Regierung seines untergehenden Staates gegen sich. Er konnte sich auch nicht darauf verlassen, dass die Belegschaft seinen Weg mitgehen wollte. Dort hegten viele noch einen ganz anderen Traum, dass nämlich der Alteigentümer zurückkehren und sein Stammwerk in Eisenach wieder übernehmen würde, die Bayerischen Motorenwerke. Doch aus München rief niemand an. Das war überraschend, weil wir dachten, dass BMW nach seiner Enteignung 1945 nun mit dem Ende der DDR die Gelegenheit nutzt, an den Ursprung ihrer Automobilaktivitäten zurückzukehren. Weil aus München kamen ja Autos erst ab 1951. Und deshalb haben wir gedacht, schon allein aus dem Traditionsbewusstsein heraus wäre es selbstverständlich, dass BMW an seine automobilen Wurzeln zurückkehrt. Für Reinhard Schäfer war das schon deshalb eine naheliegende Hoffnung, weil er in seiner Familie, so wie viele Kollegen, selbst auf eine Tradition von 4 Generationen Automobilbau in Eisenach zurückblicken kann. Als Kind hat man immer die Geschichten vom Großvater und vom Vater gehört, die Geschichten von den anderen Familienmitgliedern, die in verschiedenen Bereichen gearbeitet haben. Selbst ich habe das als Lehrling noch erlebt, dass unsere Lehrmeister uns davon vorgeschwärmt haben, was sie selber in ihrer Jugend unter BMW in Eisenach erlebt haben. Und das haben die Lehrmeister an die Lehrlinge wiederum übertragen. Dazu muss man wissen, dass BMW hier sehr, sehr viel investiert hat und hat für die damalige Zeit die modernsten Produktionsmethoden eingeführt, die tollste Lehrausbildung gehabt und so weiter. Das heißt, für diejenigen, die damals als junge Menschen da drinnen waren, war das ihre beste Zeit ihres Lebens beruflich. Und davon haben die Zeit ihres Lebens geschwärmt und das hat sich übertragen in die Folgegenerationen. Es ging um die 30er Jahre, in denen die Autoproduktion langsam überführt worden war in die Herstellung von Flugzeugmotoren für die Wehrmacht. Nach dem Krieg hatte die sowjetische Besatzungsmacht die Anlagen demontiert, aber es folgte bald eine neue Aufbruchsphase, als erst unter dem Namen BMW, dann EMW und schließlich Wartburg nochmal schicke Fahrzeuge vom Band rollten. Doch ab Mitte der 60er Jahre verblasste der alte Glanz. Als dann die Mauer fiel, wusste Reinhard Schäfer aus seiner alltäglichen Erfahrung, dass weder ihr Produkt noch ihr Werk eine Zukunft hatte. 89 war eine ganz schwierige Zeit. Zunächst auch noch alles mit einer großen Zuversicht, wo man sagt, endlich, wir werden die Fesseln quasi los. Jetzt ist der große Aufbruch. Und der erste Dämpfer kam dann eigentlich schon mit der Absage, als es hieß, nee, BMW will uns gar nicht wiederhaben. Da ging dann die Zeit der Sorge los. BMW baute zwar später eine kleine Werkzeugfabrik, aber nie wieder Autos dort. Der ganz spezielle Eisenacher Traum von der Wiedervereinigung war geplatzt. Als Hoffnungsträger blieb nur noch Opel mit seinem Montagewerk im Westen der Stadt. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Eine Reihe bedeutender deutsch-deutscher Geschäftsabschlüsse hat bereits der erste Tag der Leipziger Frühjahrsmesse gebracht. Am spektakulärsten ist die künftige Zusammenarbeit von Opel Rüsselsheim mit dem Automobilwerk Eisenach, wo der Wartburg gebaut wird. In dem Unternehmen mit dem Namen Opel AWE strebt Opel eine Mehrheitsbeteiligung an. Alle Beteiligten gingen davon aus, dass sich um dieses Werk noch einige Zulieferbetriebe ansiedeln und weitere Arbeitsplätze schaffen würden. Opel würde ja nur einem guten Viertel der Eisenacher Autoarbeiter einen neuen Job anbieten und das auch erst in knapp 2 Jahren. Umso mehr hoffte der Eisenacher Betriebsdirektor Liedtke darauf, dass die Treuhand die Produktion des Wartburgs noch eine lange Zeit lang weiterlaufen lassen würde. Wir wollen im Rahmen unseres Sanierungskonzepts 22 weitere klein- und mittelständische Unternehmen aus vorhandenen klassischen Gewerken unseres Unternehmens entwickeln. Dabei geht es uns unter anderem darum, die begonnene Abwanderung von Fachpersonal in den Raum Hessen einzugrenzen. Leider gibt es bis zum heutigen Tage noch keine verbindliche Entscheidung seitens der Treuhandanstalt. Doch Treuhandchef Rohwedder zeigte ihm schon bei der Vertragsunterzeichnung die kalte Schulter. Die Treuhandanstalt ist ja nun nicht der Nikolaus mit dem großen, großen Sack, in den nun also jeder reingreifen kann. Die Treuhand war um die Jahreswende 1990-91 vor allem damit beschäftigt, drastisch Stellen abzubauen. Erinnert sich Reinhard Schäfer. Man hat ja zunächst Leute, die im Rentenalter waren, nicht mehr arbeiten lassen, hat dann auch insgesamt straffere Strukturen eingeführt. Viele Leute gingen in Null-Kurzarbeit oder wurden gar arbeitslos. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als mein Vater arbeitslos wurde, brach für ihn eine Welt zusammen. Mein Vater war auch von Jugend an in diesem Betrieb, hat viel mit aufgebaut. Für ihn war das eine einzige Katastrophe, im Alter von 60 Jahren zu Hause zu sein. Und ich habe innerhalb weniger Wochen den Verfall eines hochintelligenten, aktiven Menschen miterlebt, nur dadurch, dass er den Verlust des Arbeitsplatzes erleben musste und natürlich den Systemumbruch, den mein Vater überhaupt nicht verkraftet hat. Sämtliche ausländische Vertragsarbeiter hatten nach dem Ende der DDR ebenfalls ihren Arbeitsplatz verloren. Außerdem hatte die Treuhand schon ganze Abteilungen des Betriebs abgestoßen. Betriebe in der DDR mussten einfach so viele sozialpolitische Funktionen übernehmen, die man sich heute wahrscheinlich kaum noch vorstellen kann. In ihren Forschungen am Automuseum zur Transformation in Eisenach stellt Jessica Lindner-Elsner vor allem heraus, wie schnell sich damals gesellschaftliche Ungleichheiten verstärkten. Das heißt, im Stadtbild waren zum Beispiel Jugendclubs, Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Poliklinik, Clubhäuser, Fotozirkel, Tanzzirkel, Gaststätten, Ferienlager. Das gehörte alles zum Stadtbild dazu und war aber eigentlich in Trägerschaft des Betriebes. Soweit die Treuhand diese Einrichtungen nicht an neue, meist kommunale Träger übergeben konnte, wurden sie geschlossen. Eisenach verlor dadurch einen großen Teil seiner sozialen Infrastruktur. Doch trotz aller Sparmaßnahmen war an eine auch nur kostendeckende Autoproduktion bei AWE nicht mehr zu denken. Das noch kurz zuvor begehrte Auto wollte kaum mehr jemand haben. Vor wenigen Wochen lief der millionste Wartburg im Automobilwerk Eisenach vom Band. Seine Attribute, ausgewogene Fahreigenschaften und Leistungsstärke, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Er ist sicher, zuverlässig und wartungsfreundlich. Die Ostdeutschen gaben ihre D-Mark lieber für westliche Gebrauchtwagen aus als für einen neuen Wartburg. Dabei wurde er zu einem Dumpingpreis von weniger als 8.000 D-Mark angeboten. Die Herstellung kostete aber über 14.000 D-Mark. Die Treuhand musste also jedes Auto mit mehr als 6.000 D-Mark bezuschussen. Noch größer war der Subventionsbedarf im Export. In Osteuropa konnten Kunden, die zu DDR-Zeiten innerhalb des RGW einen Liefervertrag abgeschlossen hatten, den Wartburg noch zu den alten Konditionen bekommen. Monat für Monat machte das Werk Millionen Verluste. Am 21. Januar 1991 zog die Treuhand deshalb die Reißleine und gab bekannt, die Produktion zum Monatsende einzustellen. Die verbliebenen gut 6.000 Mitarbeiter zogen wütend durch die Stadt und besetzten zeitweise die nahe Autobahn A4. Mit ihrem Protest konnten sie das Ende noch um ein paar Wochen hinauszögern. Am 10. April verließ der letzte Wartburg das Werk und rollte direkt ins Museum. Die abschließende Belegschaftsversammlung erlebten alle Beteiligten als Trauerfeier. Anschlussperspektiven gab es erstmal keine, auch wenn die Treuhand ABM-Projekte und Qualifizierungsmaßnahmen finanzierte. Die Arbeitslosigkeit, bis dahin völlig unbekannt, erreichte nun auch in Eisenach von Monat zu Monat neue Rekordhöhen. Eisenach hat 1992 eine Erwerbslosenquote von 20% gehabt und davon waren 70% Frauen. Und der Anteil an Frauen im Automobilwerk lag mal bei 20% ungefähr oder fast sogar 25 teilweise. Und ein Großteil dieser Frauen ist in die Erwerbslosigkeit gegangen. Frauen haben sozusagen viel öfter und häufiger Umschulungsmaßnahmen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchlaufen müssen und haben trotzdem den Wiedereinstieg in eine dauerhafte Beschäftigung nicht gefunden. Damit büßten viele Frauen kurz nach der Vereinigung einen der wichtigsten Emanzipationserfolge ein, den ihnen die DDR gebracht hatte, die Vollzeiterwerbstätigkeit. Frauen wie Männern blieb oft nur, sich Jobs im nahen Hessen zu suchen oder ganz wegzuziehen. Nur wenige hatten zum Zeitpunkt der Schließung der Wartburgfabrik eine Stelle im neuen Opelwerk, das gerade aufgebaut wurde. So wie Harald Lieske. Aber auch dessen Job war keineswegs auf Dauer gesichert. Robert hatte gesagt, wir machen das mal für 2 Jahre. Erstmal auf Probe, also alle Verträge liefen nur für 2 Jahre. Und so wurde das nicht formuliert, aber im Grunde ging es darum, herauszufinden, ob der in der DDR sozialisierte Produktionsarbeiter in der Lage war, unter den harten kapitalistischen Bedingungen eine Leistungsgesellschaft mit aufzubauen. Um sich davon ein Bild zu machen, erstellte Opel laufend neue Vergleichsstatistiken über die Produktivität in Eisenach und in verschiedenen westdeutschen Werken. Und da muss ich sagen, das hat auch die Wessis, sag ich jetzt mal, extrem verwundert. Also das war, als wenn ein Schalter umgelegt wurde. Und wir waren die Fleißigsten, die Besten, die Engagiertesten und haben also zum Ärger unserer Westkollegen bei Opel in Rüsselsheim, Bochum oder Kaiserslautern eine viel bessere Performance an den Tag gelegt als in den alten Standorten. Also trieb Opel seine Investitionen weiter voran. Wobei der Bund, vermittelt über die Treuhand, auch noch mehrere hundert Millionen zuschoss. Allerdings bekam Eisenach nie wieder ein vollständiges Autowerk mit hochwertigen Abteilungen wie etwa Entwicklung oder Motorenproduktion. Opel Eisenach ist ein reines Montagewerk, in dem aus dem In- und Ausland angelieferte Einzelteile zu einem Auto zusammengebaut werden. Die versprochene Zahl von 2600 Jobs wurde nie erreicht. Aber immerhin gut 2000 wurden es im Laufe der Jahre schon. Viele, viele Jahre, muss man sagen, waren wir echt super stolz auf uns. Und trotz der im Grunde harten Arbeitsbedingungen war eine große Arbeitszufriedenheit da. Diese Begeisterung teilte Harald Lieske mit Reinhard Schäfer. Beide sind jetzt im Ruhestand, aber haben als Betriebsräte lange darum gekämpft, möglichst viele Jobs in Eisenach zu halten. Reinhard Schäfer hatte sogar zwischenzeitlich die Hoffnung, die Autobautradition in seiner Familie könnte sich auch noch in 5. Generation fortsetzen. Mein Sohn hatte schon die Idee, sich im Thema Automobil zu verwirklichen. Aber hier werden keine wesentlichen Entscheidungen für das Unternehmen getroffen. Hier werden keine Produkte entwickelt oder Ähnliches. Für jemanden, der studiert und zu Höherem strebt, war Opel Eisenach nicht die erste Wahl. Und deshalb ist mein Sohn auch nicht mehr in Eisenach. Aber auch die Generation, die den Neustart mitgemacht hat, konnte sich ihrer Perspektive nie ganz sicher sein. Die Sorgen um die Zukunft kamen zurück. Nicht nur einmal. Und nicht nur in Eisenach. Es ist einfach unerträglich, muss man sagen. Regine Hildebrandt hat in den 90er Jahren oft gestöhnt unter der Last ihres Amtes. Als Arbeits- und Sozialministerin des Landes Brandenburg sah sie es als ihre Aufgabe an, Menschen aufzufangen, deren Betriebe von der Treuhand geschlossen wurden. Und für die sich gerade im weitgehend klein- und mittelstädtisch geprägten Brandenburg keine neue Perspektive auftat. Wenn man weiß, dass von den vielen Industriearbeitsplätzen, die primär da waren, eben nur ein Bruchteil jetzt noch erhalten ist, es ist ganz schwer zu ertragen. Knapp 30 Jahre später hat der Historiker Wolf-Rüdiger Knoll für seine Dissertation die Akten der Treuhand aus Brandenburg ausgewertet. Er wollte herausfinden, wie sehr sie die Struktur dieses Bundeslandes umgekrempelt hat. Denn von den einst 450.000 Arbeitsplätzen ist in der Tat nicht einmal ein Viertel erhalten geblieben. Gerade Brandenburg war sehr stark durch die deutsche Teilung geprägt. Viele Betriebe hatte die SED nach 1945 erst gegründet oder umgestaltet, um Versorgungslücken zu schließen, die entstanden waren, weil die Region von Lieferanten aus dem Westen nicht mehr versorgt wurde. Produkte und Lieferbeziehungen waren sehr speziell auf die Bedürfnisse der DDR zugeschnitten, so dass für viele dieser Werke nach dem Mauerfall der Absatz schlagartig einbrach. Zum Beispiel das Nähmaschinenwerk in Wittenberge an der Elbe, erzählt Wolf-Rüdiger Knoll. Nähmaschinen waren natürlich in der DDR notwendig, um zu reparieren, um auch selber Stoffe zu nähen. Aber das ist ja schon ein Trend gewesen, der im Westen schon deutlich abgenommen hatte. Man hat da bis 1990 noch exportieren können sogar. Also Nähmaschinen aus Wittenberge wurden in westdeutschen Quelle- und Neckermann-Katalogen verkauft mit der Währungsunion und dem generellen Trend hin zu, man kann es auch sagen, Wegwerfware, Einwegware, das, was ja auch heute kritisiert wird an Kleidung. Diesen Trend dagegen anzugehen, war eigentlich extrem schwierig. Die Treuhand versuchte, das Werk an den letzten größeren Nähmaschinenproduzenten in Westdeutschland zu vermitteln. Der aber litt selbst unter Überkapazitäten und winkte ab. für die kleine Stadt in der Prignitz eine Katastrophe. Da gab es im Grunde genommen vier große Betriebe. Es gab eine Ölmühle, es gab eine Zeltstofffabrik, es gab das Reichsbahnausbesserungswerk und es gab das Nähmaschinenwerk. Die Ölmühle und die Zeltstofffabrik, die von der Treuhand betreut wurden, wurden gleich zugemacht, auch aus Umweltgründen. Das Nähmaschinenwerk dann etwas später, 1991. Wenn man sich Wittenberge dann anguckt, sieht man wirklich, dass diese Stadt sehr, sehr stark gelitten hat. Als Industriestädtchen mit 30.000 Einwohnern massiv geschrumpft, fast die Einwohnerzahl halbiert, weil dort im Grunde genommen eigentlich keinerlei industrielle Basis erhalten werden konnte oder wurde. Nicht viel besser lief es in Eberswalde, das wegen seiner langen Industriegeschichte einst das Wuppertal des Ostens genannt wurde. Das dortige Kranwerk hatte bis 1989 Hafenausrüstungen für den gesamten RGW geliefert, war wegen seiner günstigen Lohnkosten aber auch auf westlichen Märkten erfolgreich. Direkt nach der Währungsunion verlor es weitgehend seine Exportmärkte. Es wechselte mehrfach den Besitzer. Ein völliger Zusammenbruch konnte dank technologischer Innovation vermieden werden. Von einst 3.000 Beschäftigten blieben aber dennoch kaum 200. Und der Kranbau war nicht die einzige Branche in Eberswalde, die nach der Vereinigung kontinuierlich schrumpfte. Man hat dort in den 70er Jahren eine Schweinefleischproduktion aufgebaut. Ein Futterwerk, eine Schweinezucht und ein Schlachtkombinat, ein sehr großer Betrieb. Man hat da 1990 auch auf Druck aus der Bundesrepublik Bayern, der CSU-Landwirtschaftsminister damals, der Bundeslandwirtschaftsminister, hatte auch Angst vor Billigfleisch aus dem Osten. Es war auch ein Riesenbetrieb, muss man sagen, da in Eberswalde. 180.000, 190.000 Schweine kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Man hat dann diesen Betrieb geschlossen aus ökologischen Gründen, ohne darüber nachzudenken, was passiert dann eigentlich mit dem Schlachtbetrieb. Und in der Folge kam es dann in diesem Schlachtbetrieb eben zu eigentlich Dauerkrisen, 10 Jahre lang. Und erst Anfang der 2000er hat man dort in kleineren Rahmen, heute eben die Eberswalder Wurst waren, 250 Festangestellte mit Saisonbeschäftigten, hat man da wieder eine Struktur aufbauen können. Aber da sieht man, was passiert, wenn bestimmte auch Logiken, die in der DDR in der Produktion hergestellt wurden, Produktionsketten, wenn man da ein Glied aus dieser Kette rausgenommen hat, dann bestand eben die ganz große Schwierigkeit, wie soll denn der Rest überhaupt noch funktionieren? Dieser Blick auf Lieferketten und Produktionszusammenhänge habe der Treuhand oft gefehlt, stellt Wolf-Rüdiger Knoll heute fest. Gemäß ihrem Auftrag, schnell zu privatisieren, hatte sie sich jeden Betrieb einzeln angeschaut. Für Strukturpolitik fühlte sie sich nicht zuständig. Das änderte sich erst sehr langsam, als die Vertreter der ostdeutschen Landesregierungen im Verwaltungsrat der Treuhand immer stärker darauf drangen, wenigstens einzelne industrielle Kerne aus der Zeit der DDR zu erhalten. In Brandenburg betraf das vor allem die Lausitz. Man hatte am Ende dort 200 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert und verarbeitet. Die DDR war der größte Braunkohleproduzent der Welt. Mit all auch den Konsequenzen im Umweltbereich, mit all den Folgeschäden. Viele Ostdeutsche erinnern sich noch daran, wie die Straßen, wie die Städte ausgesehen haben durch diese Braunkohleasche, die sich dann absetzte, dass man umstellen möchte und muss. Und damit sank natürlich die Bedeutung der Braunkohle. 90.000 Beschäftigte in der Lausitz, in der Braunkohle 1989, das ging dann rapide zurück. Und man muss sagen, dass insbesondere diese Rekultivierung, also das Zurückbauen der Tagebaue, das war auch ein riesiger jobpolitischer Beschäftigungsfaktor. Da hat die Bundesregierung auch sehr viel Geld in die Hand genommen. Und viele, viele der ehemaligen Kumpel konnten dann noch jahrelang eben tätig sein im Rückbau dieser Tagebaue. Und damit wurden zumindest Beschäftigungsverhältnisse einigermaßen gestreckt oder abgefedert. Beim Kampf gegen den Niedergang ihrer Industrie fühlten sich die Bergleute dennoch von den Treuhandmanagern nicht ausreichend unterstützt. Aber nicht nur von ihnen. Auch innerhalb Brandenburgs hielt sich die Solidarität in Grenzen. 1993 hat sich die Stadt Potsdam entschieden, ein modernes Gaskraftwerk zu bauen. Man hätte das auch mit einem modernen Neubau für ein Braunkohlekraftwerk machen können. Es waren damals enorme Kämpfe innerhalb des Bundeslandes, denn der Umstieg von Braunkohle, die in Potsdam vorher genutzt wurde, auf Gas, bedeutete unmittelbar, dass in der Lausitz mehrere hundert Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Cottbus. Die größte Stadt der Lausitz baute dagegen ein modernes Braunkohlekraftwerk neu. Es trägt bis heute mit dazu bei, dass der Ausstieg aus der Braunkohle wohl bis 2038 gestreckt wird. Womit das Lausitzer Revier dann keinen schockartigen Strukturwandel erlebt, sondern einen ähnlich gestreckten wie im Westen, das Ruhrgebiet. Andere Branchen erfuhren im Osten dagegen einen regelrechten Strukturbruch. In Brandenburg vor allem die Textilindustrie. Die war mit ihren zahlreichen, aber relativ kleinen Betrieben in der DDR für die Versorgung der Bevölkerung unverzichtbar. Nach der Öffnung der Grenzen konnten die meisten der Billigkonkurrenz, vor allem aus Asien, nicht standhalten. Interessanterweise ist die Textilindustrie vergleichsweise leise gestorben. Also wenn Sie sich Branchen angucken, wie den Stahlbau, wie den Schiffbau, wie die Braunkohle, da haben Sie natürlich dieses Bild von Männern, die auch stark oder gut gewerkschaftlich organisiert sind. In der Textilindustrie war natürlich der Anteil der weiblichen Facharbeiterinnen wesentlich höher. Und dort eben dann auch das Auftreten, das Demonstrieren, das Einsetzen, das Lautsein ist nicht so in der Form ausgefallen. Und insofern ist das, glaube ich, auch eine Folge dessen, dass eben dort sehr viel, wenn nicht fast alles, zusammengebrochen ist und extrem hohe Arbeitslosigkeitsraten dort nach sich gezogen hat. So hat die Treuhand das Land nicht einfach flächendeckend deindustrialisiert, aber maßgeblich dazu beigetragen, es in Gewinner und Verlierer aufzuteilen. Gewinner waren und sind bis heute etwa die Raffinerie in Schwedt, das Chemiewerk in Schwarzheide oder Pharma- und Faserproduzenten in Oranienburg. Sie alle zeichnet ihre Lage aus, oft nahe Berlin bzw. an größeren Straßenverbindungen. An abgelegenen Standorten wurden dagegen viele Betriebe geschlossen. Manchmal auch mit skandalösen Methoden, wie Wolf Rüdiger Knoll in den Akten nachlesen konnte. In Frankfurt beispielsweise hat das dazu geführt, dass da zahlreiche Privatisierungen oder Liquidierungen von einer Person abgewickelt wurden. Also der hat dort sehr, sehr viel Geld damit verdient und das kann an sich schon eigentlich nicht funktionieren in verschiedenen Branchen. Dass da persönliche Beziehungen eine Rolle gespielt haben, die man eigentlich auch durchaus strafrechtlich sich hätte angucken können, würde ich schon sagen. Aus verschiedenen Gründen ist das aber zu der Zeit damals nicht passiert. Aber die haben trotzdem das Bild natürlich der Treuhand geprägt. Gerade in Außenstellen wie in Frankfurt an der Oder waren die internen Kontrollen oft lückenhaft. Einzig die Dependance in Halle an der Saale wurde wenigstens nachträglich umfassend durchleuchtet. Dabei kamen Fälle von Betrug, Untreue und Bestechung ans Tageslicht, in denen Gerichte zum Teil mehrjährige Haftstrafen verhängten. Auch in Brandenburg gab es viele anrüchige Abwicklungen. Etwa im Fall des Geräte- und Reglerwerks Telto. Dessen wettbewerbsfähiger Kernbereich war früh an einen Elektronikkonzern gegangen. Den verbliebenen Rest verkaufte die Treuhand einem branchenfremden Unternehmen 1991 für eine symbolische Mark. Dabei war allein das Grundstück einen dreistelligen Millionenbetrag wert. Erst nachdem der Vorgang durch einen Whistleblower öffentlich wurde, verhandelte die Treuhand nach, um den Schaden zu begrenzen. Es gibt eine Geschichte von Skandalen, aber die Treuhandanstalt ist für mich keine Einrichtung, die eine einzige Skandalgeschichte geschrieben hat. Immerhin ein paar Betriebe, deren Fall zunächst hoffnungslos erschien, hat sie auch gerettet. So wie das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt. Die SED-Führung hatte es Anfang der 50er Jahre errichtet, weil die DDR von den traditionellen Stahllieferanten in Westdeutschland abgeschnitten war. Nach der Vereinigung war das Werk in seiner Randlage im äußersten Osten nicht mehr konkurrenzfähig. Westdeutsche Stahlkonzerne zeigten kaum Interesse, da sie selbst Überkapazitäten mit sich herumschleppten. Dennoch hat die Treuhand gerade in Eisenhüttenstadt nochmal kräftig investiert, um den Standort für einen Investor attraktiv zu machen. Dieses Stahlwerk, da war der Treuhandanstalt von Anfang an klar, auch gegen Widerstände der westdeutschen Stahlindustrie, dieses Werk muss erhalten bleiben, weil die ganze Stadt hängt an diesem Werk. Die Privatisierungsverhandlungen mit verschiedenen Optionen, zunächst Krupp beispielsweise war da im Rennen, italienische Anbieter waren da im Rennen und da hat die Treuhand beispielsweise auch Geld bereitgestellt, um zu modernisieren. Sogenannte industrielle Kerne zu erhalten, so wie in Eisenhüttenstadt, hatten alle ostdeutschen Landesregierungen regelmäßig gefordert. Weil sie im Verwaltungsrat der Treuhand saßen, konnten sie durchaus ihren Einfluss geltend machen und solche Projekte auch mit eigenen Haushaltsmitteln vorantreiben. Aber immer seltener mit Unternehmen aus den alten Bundesländern. Zu wenige hatten Interesse an Kapazitäten im Osten. Also suchte die Treuhand Investoren im Ausland. Das markanteste Beispiel wurde das Chemiedreieck in Buna-Leuna in Sachsen-Anhalt. Die Anlagen dort waren so verrottet, dass sie für Beschäftigte wie Anwohner gesundheitsgefährdend waren. Mit Steuergeldern wurden sie abgerissen und die Böden saniert. Anschließend baute der französische Mineralölkonzern Elf Aquitaine die zentrale Raffinerie neu auf. Dabei flossen nicht nur nochmal Subventionen, sondern angeblich auch Bestechungsgelder, was aber nie aufgeklärt wurde. In Brandenburg wurde das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt von einem belgischen Konzern modernisiert und später an ein internationales Konsortium verkauft. Ähnliche industrielle Kerne konnten durch die Ansiedlung des Flugzeugmotorenwerks von Rolls-Royce oder des Waggonbauers Bombardier geschaffen werden. Pleiten erlebte das Land dagegen mit dem Eurospeedway Lausitz, dem Zeppelin-Projekt Cargolifter oder dem Halbleiterwerk in Frankfurt-Oder. Für diese durchwachsene Bilanz der Transformation in Brandenburg machte aber auch Regine Hildebrand weniger die Treuhand verantwortlich als vor allem jene Politiker, die sie ins Leben gerufen hatten. Der Auftrag, den sie hatte, war eben nicht der, den wir uns gewünscht haben. Es war der Auftrag zu privatisieren. Es war nicht der Auftrag, möglichst viel Arbeitsplätze zu erhalten oder möglichst viel Industriestandorte zu erhalten oder Sanierungsbemühungen zu machen, Management-Transfer in Gang zu bringen. War es nicht. Zweifler gab es schon immer und die gibt es bis heute noch. Und zwar in vielen Betrieben, die von der Treuhand privatisiert wurden, aber gerade auch in Eisenach, wo Reinhard Schäfer fast 30 Jahre Betriebsrat bei Opel war. Denn die Fabrik dort ist ein reines Montagewerk, in dem Autos aus vorgefertigten Teilen nur noch zusammengebaut werden. Also die verlängerte Werkbank eines Konzerns im Westen, der die Produktion auch jederzeit verlagern könnte. Das liegt zum Beispiel daran, dass ein Teile dieser Fabrik, dieser Werkhallen, ein zusammengeschraubter Stahlbau sind. Und da hörte ich schon, ich sage jetzt mal ab 1996, dann ist das hier ganz schnell abgeschraubt und nach Polen transportiert und dann bauen sie eben in Polen. Oder an einen anderen Standort, an dem vor allem die Lohnkosten niedriger sind. Alle paar Jahre steht das Thema wieder im Raum, wenn das jeweils aktuelle Modell, was sie gerade bauen, ausläuft. Dann müssen sie zittern, ob die Konzernzentrale ihnen den Auftrag für die Produktion eines neuen gibt. Und trotzdem kam immer wieder alle 6, 7, 8 Jahre ein neues Modell auf den Markt. Es gab immer, wenn ein Modell neu kommt, eine gewisse aufkommende Euphorie und eine ganz große Freude. Wir haben wieder eine Perspektive, aber eben nicht mehr für die Ewigkeit, sondern eine Perspektive für 5, 6, 7 Jahre, solange wie eben ein Modellzyklus eines Wagens ist. Wenn es gut lief, haben sie in 3 Schichten geschuftet. In den allerbesten Jahren liefen über 200.000 Autos vom Band, mehr als 3-mal so viele wie früher bei Wartburg. Dass sie das schaffen könnten, haben sie am Anfang selbst nicht geglaubt, sagt Harald Lieske, der schon 1990 den Betriebsrat mit aufgebaut hat. Wir haben uns dann also im neu gegründeten ersten Betriebsrat, waren damals nur 7 Mitglieder, hingesetzt und haben gesagt, lasst uns jetzt mal so einen Blick in die Zukunft tun, wo wir uns in 20 Jahren sehen. Und das musste jeder für sich mal aufschreiben und hat sich deshalb eingeprägt, weil jeder von uns 7 hat damals geglaubt, in 20 Jahren wird es uns nicht mehr geben. Sie hatten kaum eine Chance, aber die wollten sie nutzen. Sie waren eine handverlesene Belegschaft. Niemand wurde einfach übernommen. Alle mussten sich bei Opel neu bewerben, mussten tagelange Tests durchstehen, sich sogar psychologisch begutachten lassen, was vielen gestandenen Arbeitern gehörig gegen den Strich ging. Aber man hatte ihnen erklärt, dass in Eisenach ein innovatives Produktionsmodell verwirklicht werden sollte. Teamarbeit. Wenn sie es gut machten, sollten sie zum Vorbild werden für die westdeutschen Werke und sogar für alle Standorte der Opel-Muttergesellschaft General Motors weltweit. Eisenach wurde dann zu einem Musterbetrieb aufgebauscht, wurde dann tatsächlich weltweit ein Musterbetrieb, weil die Belegschaft halt wirklich eine Musterbelegschaft war. Also jeder hat sich um Qualität gekümmert, jeder war engagiert. Wir waren die Ersten, die Teamarbeit nach modernen Gesichtspunkten eingeführt hatten, mit Autonomie im Team, eigenständige Qualitätskontrolle, eigenständige Aufteilung der Arbeit, später dann auch eigenständige Planung der Arbeit. Da gab es keine Planer mehr, Technologen, keine Stopper mehr mit Stoppern, die die Taktzeiten festgelegt haben. Es wurde die Arbeit ins Team gegeben und die Organisation der Arbeit, das blieb alles dem Team überlassen. In Eisenach wurde das aufgebaut und dann wurde dieses Produktionssystem auf ganz General Motors möglichst ausgedehnt. Kollegen aus Westdeutschland und dem Ausland kamen, um von ihnen zu lernen. All die Jahre blieben ihre Leistungskennzahlen herausragend. Der Osten war Avantgarde in einem Weltkonzern. Und gleichzeitig blieb immer die Unsicherheit. Ich erinnere mich auch an eine Sitzung des Europäischen Betriebsrates, wo uns die General Motors Europaspitze die Strategie der nächsten Jahre vorstellte. Und da war zum Beispiel die Schließung von Eisenach Teil des Programms. Wie das so immer ist in Verhandlungen, wird das eine gegen das andere ausgetauscht. Und man kann immer noch sagen, die Schließung von Eisenach war vielleicht auch ein großer Bluff, um uns zu Zugeständnissen zu bewegen. Aber mir erschien das damals als durchaus real. In jeder Krise des Konzerns stand Eisenach auf der Streichliste. Aber wenn, wurden es doch andere, Antwerpen oder Bochum. Eisenach hat jedes Mal überlebt. Aber die Arbeiter im Werk haben einen hohen Preis dafür gezahlt, findet Reinhard Schäfer. Das war das Ärgerliche für uns als Belegschaft, dass man uns einerseits immer wieder gesagt hat, diese Fabrik hat die kürzesten Durchlaufzeiten, ist das produktivste Autowerk in Europa und ihr seid die tollsten und wir müssen auf diesem Weg weitergehen, nur so haben wir Erfolg. Und wenn wir dann aber gehört haben, wie die Vergütung in der deutschen Autoindustrie aussieht, haben wir festgestellt, wir sind am Ende dieser Kette. Das heißt, einerseits bringen wir die höchsten Leistungen in Europa, die von uns auch körperlich abgefordert worden sind. Und andererseits sind wir, was die deutschen Automobilwerke betrifft, bei der Einkommensschraube ganz, ganz unten. Das ist leider bis heute so. Und so sind Sie in Eisenach einerseits stolz und fühlen sich andererseits doch bis heute behandelt wie Arbeiter zweiter Klasse. Es ändert sich erst, wenn eine Belegschaft sich geschlossen wehrt. Aber ich musste die Erfahrung machen, dass sich die Thüringer Belegschaft, die Eisenacher Belegschaft schwer tut, sich gewerkschaftlich zu organisieren, sich gemeinsam geschlossen zu wehren. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ach lass doch mal, dann wird die Produktion eben verlagert. Man hat uns oft genug gedroht, jedes Auto, was in Eisenach nicht gebaut wird, das können wir auch woanders bauen. Es kam aber immer wieder über uns dieses Schwert, dann machen wir euch eben platt. Mit dieser Begründung, die ja bei vielen Beschäftigten verfängt, hat man gesagt, ach, da machen wir eben weiter wie bisher und wir organisieren uns eben nicht. Man erduldet das. Ich persönlich bin da als Gewerkschafter fast zerbrochen dran. 2017 verkaufte General Motors ein komplettes Opel-Geschäft. Jetzt gehören sie zu einem weltweiten Konglomerat namens Stellantis. Als dessen verlängerte Werkbank bauen sie neuerdings ein E-Auto. Wenn sich herausstellt, dass die Kunden diesen großen Grandland vollelektrisch im deutschen Markt nicht annehmen, weiß ich nicht, wie Stellantis dann reagiert, ob Eisenach dann noch eine Chance hat. Die werden nicht im Traum daran denken, zu sagen, oh, Eisenach, so ein schöner Standort, 125 Jahre Automobilbautradition, den müssen wir unbedingt erhalten. Ich glaube, das geht dem Konzernlenker in Paris völlig ab. Eisenach ist ein Beispiel dafür, dass die Treuhand erfolgreich sein konnte. Zwar wurde nicht das komplette Werk gerettet und auch nicht die Marke Wartburg, aber immerhin blieb der Standort erhalten. Und wenn man die Zulieferer mitrechnet, ungefähr ein Drittel der Arbeitsplätze. Aber wirklich feiern konnten die Stadt und die Belegschaft diesen Erfolg nie, weil sie stets daran erinnert wurden, wie vergänglich er sein könnte. Die Bilanz der Treuhandanstalt ist ja auch niederschmetternd. Dirk Hoffmann hat beim Institut für Zeitgeschichte das Projekt zur Geschichte der Treuhand geleitet, in dem die Forscher erstmals vollen Einblick in deren Akten nehmen konnten und dessen Ergebnisse jetzt sukzessive veröffentlicht werden. Von den 4 Millionen Industriearbeitsplätzen blieb am Ende nur ein Drittel ungefähr übrig von den 8.500, später nach der Aufspaltung der Kombinate insgesamt 12.000 volkseigenen Betrieben, musste ein Drittel liquidiert werden. Auch wenn er in seiner Bilanz als erstes die harten ökonomischen Fakten nennt, geht es ihm vor allem um die gesellschaftlichen Folgen der Treuhandpolitik. Deshalb hat Dirk Hoffmann seine Zusammenfassung der Studie des Institutes für Zeitgeschichte die umkämpfte Einheit genannt. Auf jeden Fall lassen sich anhand der Treuhandanstalt die Bruchlinien der deutschen Einheit gut auch festmachen. Das fängt an von unterschiedlichen Erwartungshaltungen in Ost und West gleichermaßen. Das hängt aber auch zusammen mit einer Euphorie durch die rasche Einheit und dann erschien alles möglich zu sein. Vor allem eine Einheit mit Wohlstand, wie im Westen. Doch von gleichen Lebensverhältnissen ist Ostdeutschland bis heute weit entfernt. Stattdessen war bald die Rede von einer Übernahme, ja sogar von Kolonisierung. Die DDR-Bevölkerung hat mehrheitlich dafür gestimmt. Marktwirtschaft und Beitritt zur Bundesrepublik lässt sich ja noch nicht bestreiten, ruft der Wirtschaftshistoriker André Steiner in Erinnerung. Ob andere Wege der Privatisierung, diese sogenannte Voucher-Privatisierung und so weiter, ob das besser funktioniert hätte, also das hat ja in der Regel in den anderen Ostblockländern auch nicht so gut funktioniert, sondern hat ja auch durchaus zur Bildung von Oligarchentum und so weiter geführt. Also war diese Idee mit der Treuhand schon ganz gut. Die Umsetzung aber hätte man besser machen können. Meines Erachtens ist der Grundfehler, dass von der Politik da sehr stark aufs Gaspedal gedrückt wurde und gesagt wurde, innerhalb von 4 Jahren soll das alles erledigt sein. In einigen Fällen wäre es wahrscheinlich für die Unternehmen günstiger gelaufen, wenn man gesagt hätte, okay, die bleiben jetzt noch eine Weile unter dem Dach der Treuhand und man versucht dort zu sanieren. Dann aber hätte die Treuhand den Transformationsprozess viel intensiver gestalten müssen. Hätte Unternehmenspläne für einzelne Betriebe mitentwickeln, umsetzen und verantworten müssen, so wie sie es bei Rotkäppchen ja auch getan hat. Doch genau das sollte nach dem Willen der Politik die Ausnahme bleiben. Die Überlegung war im Prinzip, die auch Rohwedder schon angestellt hat, die Treuhandanstalt selber ist eigentlich viel zu klein, diese Betriebe zu sanieren. Die Vorstellung, dass sie diese Aufgabe selbst übernehmen könnten und sollten, hatten die wenigsten der Treuhandmanager, wie Markus Bülk in seinen Interviews erfahren hat. Deshalb ist die Philosophie, wir machen die Sanierung nicht selber, wir suchen einen Investor und dann treten wir diesen Betrieb an diesen Investor ab. Und das garantiert mittel- und langfristig, so die Philosophie, das Überleben dieses Betriebes. Der Plan war, keinen Plan zu haben oder zu entwerfen. Doch es war schnell absehbar, dass selbst das nicht aufgehen würde. Denn anders als sowohl die Treuhand wie vorher auch die Modrow-Regierung gehofft hatten, gab es keinen großen Ansturm von kaufwilligen Investoren. So dass die Treuhand auf einem großen Teil des ehemaligen Volkseigentums sitzen zu bleiben drohte. Birgit Breuel hat das mal auf die für mich treffende Formel gebracht: Die Treuhand verkauft eigentlich keine Betriebe, sondern wir kaufen eigentlich Investoren ein. Die musste die Treuhand sich häufig suchen. Wie bei den Salzminen in Mitteldeutschland. Und musste dann nehmen, wen sie finden konnte. Häufig auch ohne allzu intensive Prüfungen. Das hat natürlich auch zu einigen ganz erheblichen Skandalfällen und Fehlschlägen geführt. Also dass man sich im Prinzip für den falschen Investor entschieden hat. Dass natürlich Investoren, die nicht genommen wurden, sich sehr, sehr massiv über die Treuhandanstalt öffentlich beklagt haben. Dass es aber auch einige Investoren gab, die klar kriminelle Vorstellungen hatten, also die im Prinzip quasi nur Betriebe ausgehöhlt haben, Finanzmittel abgeschöpft haben, Maschinen abgeschöpft haben. Als sie sich Ende 1994 auflöste, verkündete die Treuhand, etwas mehr als die Hälfte aller ihr anvertrauten Betriebe privatisiert und weitere 13% an Alteigentümer zurückgegeben zu haben. Für sie war das eine Erfolgsbilanz. Das Fazit von André Steiner fällt zwiespältig aus. Es fehlen eben die Großunternehmen, die dann eben auch entsprechend Forschung und Entwicklung mit am ostdeutschen Standort haben, wo eben mehr Wertschöpfung entsteht. Da ist jetzt sozusagen nur die reine Fertigungsbank. Die Langzeitwirkungen sind, dass wir in Ostdeutschland nach wie vor eine sehr kleinteilige Unternehmensstruktur, also insbesondere im verarbeitenden Gewerbe haben. Also es sind ja sehr viele kleine, mittlere, zum Teil durchaus sehr erfolgreich und innovativ. Statt eines Bilds der Einheit hinterlässt die Treuhand eine stark ausdifferenzierte Wirtschaftslandschaft in Ostdeutschland. Sie hinterlässt Gewinner, wie die Belegschaft von Rotkäppchen, die den eigenen Betrieb übernehmen und sogar ausbauen konnte. Oder die erfolgreichen börsennotierten Unternehmen in Jena. Neben den hoffnungslos gescheiterten Bergleuten aus Bischofferode. Aber auch die hoffnungsfroh gescheiterten Tüftler von Furon, neben den mal mehr, mal weniger hoffnungsvollen Kämpfern von Eisenach. Überall gehört zu ihrer Hinterlassenschaft weit mehr als der Verlust von Arbeitsplätzen. auch der Verlust von der sozialistischen Arbeitswelt, die um größere Betriebe, aber auch Kombinate, vor allem in der Ära Honecker aufgebaut worden ist, also angefangen von Kitas, Polikliniken, Ferienheimen, Feierabendheimen. Das brach alles ersatzlos weg. Also es fehlt dann auch Stabilitätsanker sozusagen. Und das wurde der Treuhandanstalt zu Last gelegt. Mit den Jobs ging eine kulturelle Identität verloren, betont Dirk Hoffmann. Ganze Lebenszusammenhänge verschwanden. Das ist kaum zu vergleichen mit den Erfahrungen des Westens, wo es wie etwa im Ruhrgebiet auch Strukturwandel gegeben hat. Der verlief erstens langsamer und die Schließung ganzer Industrien wurde zweitens begleitet von der gesamten Gesellschaft, von den Unternehmensführungen, von Gewerkschaften, von Politikern, von Kirchen. Wenn im Osten ein Kombinat geschlossen wurde, verfasste die Treuhand einen ökonomisch begründeten Bescheid. Als im Ruhrgebiet die letzte Zeche geschlossen wurde, kam der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zu einem Gottesdienst im Essener Dom, um die Bergmänner für ihre Lebensleistung zu würdigen und zu versichern, wie viel das Land ihnen verdanke. Das war, glaube ich, schon verbunden mit einer Kultur des Abschiednehmens, dass man das nicht nur sozialpolitisch begleitet hat, sondern dass auch versucht wurde, die Betroffenen mit einzubeziehen in diesen Prozess. Und das lässt sich sehr schön zeigen an diesem ökumenischen Gottesdienst, der einen Tag vor der Schließung der Zeche dann im Essener Dom abgehalten wurde, wo dann die Bergarbeiter in der traditionellen Kluft dann in diesen Dom hineingehen. Und da zeigt sich nochmal auch der Stolz, der Berufsstolz dieser Menschen. Und solche Bilder gibt es für Ostdeutschland weitgehend nicht. Es war schlicht niemand da, der eine solche Abschiedskultur hätte pflegen können. Die Akteure der alten politischen Ordnung, das SED-Regime, die DDR-Gewerkschaften, waren durch die Friedliche Revolution 1989 diskreditiert. Sie hätten diesen Prozess, auch wenn sie es gewollt hätten, nicht begleiten können. Und die Vertreter der neuen Ordnung waren noch nicht so fest installiert. Nur die Treuhand war präsent. Aber erst, nachdem sie schon wieder aufgelöst worden war, begann das öffentliche Gespräch über die Verwerfungen, die sie ausgelöst hatte. Und bis heute fallen ostdeutsche Stimmen, auf die sich diese lange Nacht fast ausschließlich konzentriert hat, widersprüchlich aus. Sowas hätte die DDR nie auf die Reihe gebracht, die vielen sanierten Häuser und die Straßen. Das wäre alles zu DDR-Zeiten nicht möglich gewesen. In der Summe also definitiv eine positive Bilanz. Wir können gut leben und diese Mangelwirtschaft der DDR ist längst Vergangenheit. Ich habe dann den Eindruck gehabt, die Treuhand benimmt sich wie ein Konkursverwalter. Und je nachdem, ob der Konkursverwalter gut ist, werden Arbeitsplätze gesichert. Wenn er schlecht ist, wird das unter Wert verscherbelt. Beides ist passiert. Das ist eine ganz furchtbare Bilanz, muss man sagen. Man hat sich damit abgefunden. Das ist eben so. Wir wollten die Einheit und müssen auch in den sauren Apfel beißen. Ich verstehe, dass die Treuhanddebatte seit ihren Anfängen bis in die Gegenwart natürlich von diesem Wunsch beseelt ist, jetzt endlich mal ein Urteil zu haben, zu sagen, es war ein Erfolg, es war ein Scheitern. Ich denke, worauf wir beharren müssen, ist, dass es Alternativen gab. Die Treuhandanstalt ist ein Paradebeispiel für eine historische Grauzone. Planlose Abwickler. Eine lange Nacht über die Treuhand. Von Andreas Beckmann. Es sprachen Frauke Pohlmann, Timo Weißschnur und Joachim Schönfeld. Ton Alexander Brennecke. Regie Philipp Brühl. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den großen Mystiker Jakob Böhme. Dessen Tod wird dann genau 400 Jahre her sein. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören. In der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.